In einer Woche, am 12. April, wird in Ungarn gewählt. Werden die Ungarinnen und Ungarn Viktor Orbán erneut ein Mandat erteilen und ihn den Umbau des Staates und seinen Kurs als eine Art Verbündeten Russlands in der EU fortsetzen lassen? Wie haben sich die Jahre seiner Regierung ausgewirkt in Ungarn? Wie hat seine Partei Gesellschaft und Kultur verändert? Terry Albrecht und Wilhelm Droste haben das Gespräch mit Kulturschaffenden gesucht, sie nach den Einschränkungen und Veränderungen ihrer Arbeit befragt und eine Bestandsaufnahme gemacht. Hören Sie Kultur in Opposition. Eine lange Nacht über das andere Ungarn. Seien Sie gespannt. Mein Name ist Hans-Dieter Almendahl. Ich bin der Redakteur der Langen Nacht. Sie erreichen mich, wie immer, unter langenacht@deutschlandfunk.de. Sie können alle langen Nächte der letzten Monate in der DLF-App nachhören. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche. Mehren sich die Länder, in denen ganze Bevölkerungen, ihre Sprache und Kultur in Misskredit geraten, weil ihre autoritär-populistische Führung die Weltnachrichten dominiert und sie aus dem Schatten ihrer Herrschaftsfiguren nicht mehr hervortreten können. Um 1989 hätte niemand geglaubt, dass auch Ungarn eines Tages zu diesen Ländern gehören könnte. Zu freundlich und liebevoll war damals der Ruf des Landes. Im Sommer gab es am Balaton, dem Plattensee und in Budapest mehr Autokennzeichen aus Ost- und Westdeutschland als Einheimische aus Ungarn. Am Plattensee wurde wahrhaftig in Völkerfreundschaft gebadet. Das war mehr als ein wunderbarer Vorgeschmack auf die dann kommende Wiedervereinigung. Ungarn öffnete den ersten Spalt in den eisernen Vorhang. Die Euphorie der in die Freiheit Fliehenden bleibt unvergesslich. Jeder glaubte, dieses vergleichsweise offene und freundliche Land im Ostblock hätte die allerbesten Chancen, sich schnell in den europäischen Westen zu integrieren. Doch es kam ganz anders. Seit mehr als 16 Jahren etabliert sich hier ein System, das demokratische Grundwerte Schritt für Schritt abbaut. Als Viktor Orbán 2010 zum zweiten Mal zum Regierungschef gewählt wurde, rief er die illiberale Republik aus. Der Mann, der einst 1989 auf den Barrikaden stand und die Abschaffung eines autokratischen Systems zugunsten eines demokratischen forderte, hat Ungarn selbst in einen autokratischen Staat verwandelt. Die Außenpolitik sucht das Bündnis mit Diktaturen und blockiert die Europäische Union mit dauerndem Veto. Der ganze ungarische Staatsapparat wird seit Jahren zum Instrument einer korrupten Parteipolitik. Die Schaltstellen des gesellschaftlichen Lebens wurden nach und nach mit Gewährsleuten der von Orbán gesteuerten Fidesz-Partei besetzt. Das einstmals öffentlich-rechtliche Fernsehen wie auch das Radio sind zu Propagandaorganen der Regierung geworden. Die freien Sender erhielten keine Sendefrequenz mehr. Die Mehrheit der Zeitungen wurde von der Fidesz-Partei nahestehenden Personen aufgekauft, genauso auch große Buchverlage wie Libri und Jelenkor. Die meisten Universitäten werden von Stiftungen gesteuert, die regierungstreu besetzt wurden, so verloren Forschung und Lehre ihre Autonomie. War eine ganze Universität wie die von George Soros gegründete CEU, die Central European University, zu kritisch, so wurde sie aus dem Land getrieben und muss jetzt in Wien weiterarbeiten. Einen anderen Weg der Zerstörung erlebte die Universität für Theater und Film. Ihr wurde eine politisch gefällige neue Führung aufgedrängt. Die besten Lehrenden kündigten und solidarisierten sich mit den Studierenden zu einem Widerstand, der bis heute anhält. International fanden sich befreundete Universitäten, an denen die protestierenden Studenten ihre Abschlüsse machen konnten. So mancher Akt staatlicher Willkür wurde indes zu einem Eigentor und erzeugte eine noch stärkere Dimension des Widerstandes. So endete 2025 der Versuch, die Pride-Demonstration in Budapest zu verbieten, in einem imposanten Akt der Solidarität. Der couragierte Bürgermeister der Stadt, Gergely Korachon, übernahm die organisatorische Verantwortung und 200.000 Menschen spürten ihre Zusammengehörigkeit, nicht nur im Kampf für sexuelle Selbstbestimmung, sondern für das Menschenrecht der Würde und Freiheit. Es existiert in Ungarn ein kulturelles Leben, das außerhalb des Landes wenig wahrgenommen wird. Ein anderes Ungarn. Die Autoren dieser langen Nacht, Wilhelm Droste und Terry Albrecht, werden dieses andere Ungarn mit Porträts von Kulturschaffenden aus den verschiedensten Bereichen präsentieren. Zunächst stellen sie sich vor. Von der Literaturwissenschaft kommend ist Terry Albrecht seit Jahren ein Mann des Radios. Mit dem Wohnsitz in Köln arbeitet er meist an literarischen Themen. Doch er hat auch einen ungarischen Hintergrund, denn er war 5 Jahre lang Lektor des DAD an der Universität in Westbremen. Diese Bindung an Ungarn hat er nicht verloren. Mit zuverlässigen Besuchen und kritischer Sorge pflegt er seine alten Beziehungen und sein nicht alterndes Heimweh. Wilhelm Droste hat die Mehrheit seiner Lebensjahre in Ungarn verbracht. Aufgewachsen im westfälischen Sauerland, wie auch ich selbst, studierte er Germanistik und Geschichte und lebte als Kaffeebetreiber bis 1989 in Hamburg. Noch vor dem Fall der Mauer zog er dann endgültig nach Budapest und arbeitete dort über 30 Jahre als Lehrer für neuere deutsche Literatur. Zugleich gründete er immer wieder Cafés, die sich zu wichtigen kulturellen Knotenpunkten der Stadt entwickelten. Seit 1999 redigiert er die Zeitschrift Drei Raben, die ungarische Kultur in deutscher Sprache präsentiert. Diese Radionacht entstand aus einer Mischung von Frustration und Begeisterung. Seit mehr als 15 Jahren reduziert sich das internationale Interesse an Ungarn auf den spektakulären Abbau von Demokratie und die boykottierende Rolle gegenüber der Europäischen Union. Wir beide haben immer wieder über ungarische Kulturthemen berichtet, die Kultur aber trat mehr und mehr in den Hintergrund. Da musste jetzt schon der Ungar László Krasznahorkai den Literaturnobelpreis gewinnen, damit wir endlich wieder über ein Kulturthema sprechen konnten. Die Frustration bei uns entstand nicht nur aus dem verschwundenen Interesse an ungarischer Kultur. Wir waren beide tief enttäuscht von der gesellschaftlichen Entwicklung Ungarns. Dennoch aber blieb uns die Begeisterung für unsere Freundeskreise, für Filme und Bücher, für Musik und Fotografie, für Cafés und Theater, für die Donau und den Balaton, für Budapest und die vielen aufregenden Winkel des Landes. Ungarn ist voller Menschen, die zu wunderbaren Taten fähig sind. Diese Qualität des Landes hörbar zu machen, das ist der treibende Wunsch dieser Nacht mit den Stimmen seiner kulturellen Vielfalt. Die 3 Stunden dieser langen Nacht bringen kreative Gegenwelten aus dem Bereich von Kunst, Literatur, Medien, Film, Theater und der Musik zu Gehör, die sich nach wie vor in Ungarn, vor allem in Budapest, entfalten. Persönlichkeiten werden zu Wort kommen, die Räume der Freiheit nicht nur verteidigen, sondern neu gründen und systematisch ausbauen. Hier zeigen sich die frischen Wurzeln eines Landes, das Europa erneut beleben und bereichern kann und Ungarn aus der fatalen Rolle erlöst, das so dringend nötige Zusammenwachsen der europäischen Nationen nationalistisch immer nur zu verhindern und zu boykottieren. Die Besonderheit? Die Konzentration auf Gesprächspartner, die dem deutschen Sprachraum verbunden sind, um so an die Traditionen anzuknüpfen, die einst im Bündnis dieser Kulturen so prägend waren. Auch die Frage wird mitschwingen, ist eine Renaissance dieser guten Beziehungen zum deutschsprachigen Raum vorstellbar? Über allem steht das Motto des Literaturnobelpreisträgers László Krasznahorkai, seine Liebeserklärung an Ungarn wegen seiner einzigartigen Sprache. Wenn ich kein Ungar wäre und mich anders entscheiden könnte, dann würde ich dennoch Ungarn wählen, weil ich keine andere derartig zerbrechliche und märchenhafte Sprache kenne wie das Ungarische. Zunächst hören wir die Aufzeichnung einer Veranstaltung im Kaffeehaus Harum Holo, Drei Raben. Das Café Drei Raben am Pester Kopf der Elisabethbrücke ist ein besonderer Ort, denn er ist auf der fensterreichen hellen Ebene der vielbefahrenen Straße ein Kaffeehaus, im Untergeschoss aber befinden sich ein Theater und ein Veranstaltungsraum. Hier gibt es nahezu täglich Kulturveranstaltungen, oft Musik und Tanz, aber auch Theater, Podiumsgespräche, Literatur und Feste aller Art. Im Theater des Cafés fand diese Podiumsdiskussion im November 2025 unter dem Titel »Wir bleiben hier« statt. International bekannte und gut vernetzte Personen aus dem kulturellen Leben Ungarns sprachen und debattierten darüber, warum es für sie Sinn und Freude macht, in Ungarn für ein anderes Ungarn zu arbeiten. Auf dem Podium diskutiert die Filmemacherin Ildikó Enyedi. Ihr gelingt es seit 1988 in zahlreichen internationalen Co-Produktionen, ihre sehr persönlichen Geschichten in erfolgreiche Kinofilme zu verwandeln. Sie sucht das Wunderbare, bewahrt dabei aber zugleich eine empfindsame Bodenständigkeit. Sie meidet das Esoterische und Abstrakte und stößt so auf eine sinnliche Wahrheit. Dabei nutzt sie alle Mittel der Filmkunst, das Unvorstellbare an die Grenzen der Vorstellung zu führen. Ihre Ästhetik sympathisiert mit den Versuchen Goethes, sich der Wahrheit zu nähern. Er nannte das zarte Empirie. Zu ihren größten Erfolgen gehörte der Gewinn des Goldenen Bären auf der Berlinale mit dem Film Körper und Seele. Der Schriftsteller und Literaturwissenschaftler Mario C. Nemes ist eine charismatische Erscheinung der jungen Generation avantgardistischer Künstler und Wissenschaftler. Geboren 1982 hat Nemes auf verschiedensten Gebieten eine erstaunliche Vielfalt von Kompetenz erlangt und bindet um sich herum den vielversprechenden Nachwuchs. Trotz seines Radikalismus sucht er den Dialog und die Geselligkeit. Er schreibt Gedichte, Prosa, Essays und wissenschaftliche Beiträge und ist wegen seiner Einfühlsamkeit ein vielbeschäftigter und beliebter Moderator. Auch, und das wird im heutigen Ungarn leider immer seltener, in einer eleganten deutschen Sprache. Der Kultur- und Kunstwissenschaftler László Földényi ist 1952 in Debrecen geboren. Sein Schreiben und Denken leben von einer universalen Vielseitigkeit. Der Essay ist die favorisierte Form seiner intellektuellen Abenteuer zwischen Wissenschaft und literarischen Entwürfen. Deren Helden sind immer wieder mit der Melancholie verbunden. Heinrich von Kleist, Caspar David Friedrich, Imre Kertész und Berlin. Sein internationaler Erfolg ermöglicht ihm auch in Ungarn ungewöhnliche Freiheiten. Er schreibt große Studien, lehrt, hält Vorträge, rezensiert Bücher, gibt Interviews und interessiert sich für die bildenden Künste. Er stellt Ungarn in einen internationalen Horizont und ist mehr als ein Brückenbauer, er ist die Brücke selbst. Durch die Veranstaltungen führen die Autoren. Wilhelm Droste befragt zunächst Mario C. Nemes. Dieser Mann ist ein vielseitiger Mann. Er kann Gedichte schreiben, aber kann sie auch analysieren. Er macht eine wissenschaftliche Karriere in der Ästhetik, wenn ich das richtig beobachte. Also er ist einer, der Essays schreibt. Diese Vielseitigkeit deiner Person, ist das ein ungarisches Gewächs oder wärst du genauso vielseitig in Hamburg oder Berlin? Ich denke, dass diese Mehrseitigkeit auch eine Möglichkeit ist, um die erstickende Atmosphäre ein bisschen leichter zu bewältigen. Also wenn man die Kultur als ein hybriden System betrachtet, kann man leichter die erstickende Atmosphäre bewältigen oder schneller herausarbeiten. Also wenn man zum Beispiel in einem solchen kulturellen Raum arbeitet, wo die Institutionsstruktur nicht verfügbar ist, dann muss man immer Para-Institutionen aufbauen. Dann muss man selbst eine Institution sein oder Institutionen gründen und solche gegenkulturelle Szenen aufbauen. Ich genieße das. Ohne solche parainstitutionelle Arbeit passiert ja gar nichts. Solche Gegeninstitutionen sind ja Szenen, wo wir zusammenkommen, wo wir die Gedanken austauschen, wo wir uns gegeneinander inspirieren, wo wir eine Gegenkultur aufbauen. Und diese Grenze ist manchmal auch so eine hermetische Wand, wo du fühlst, dass du nicht weiter kannst. Aber ich denke, dass man immer diese Grenze irgendwie provozieren muss und diese Grenze immer weiter ausweiten muss. Aber die Energie verfließt. Es ist sehr schwer, vorher zu sagen, wie lange wir es schaffen, wie lange die Energie uns verfügbar ist, diese Gegenkultur lebhaft zu machen oder wie weit wir damit kommen können. Ildikó, du hast ja eine Spanne von ungefähr, ich sag mal, 25 Jahren jetzt, die du Film machst. Und Institutionen, finde ich, ist ein gutes Stichwort, weil du hast ja angefangen in den Ende der 80er Jahre. Gerade lief auf Arte wieder eine erste Verfilmung von dir, mein 20. Jahrhundert. Und du hast ganz viele eigene Filme gemacht. Du bist wirklich, was man im Deutschen Filmemacherin nennt. Du hast ganz viele eigene Drehbücher. Wie war das für dich, als du angefangen hast, damals in diesen Filmmarkt, in diesen Bereich reinzugehen? Also ich stelle mir immer so dieses ganze Filmemachen als ein großes Haifischbecken vor, in dem man mit Institutionen ständig kämpfen muss, dass man überhaupt was machen kann. Hat dich das kreativ befördert oder war das eher doch für dich eine abschreckende Geschichte, gerade Ende der 80er Jahre erstmal? Itt maradni, az egy döntés volt, egy választás, és az egy kicsit romantikus. In Ungarn bleiben oder gehen? Das sind beides romantische Positionen für die jungen Generationen der 70er, 80er Jahre. Alles, was zählt, das spielt sich am Rande ab. Es ist wichtig, darauf zu achten. Mit meiner Filmkunst bin ich nicht Verteidigerin meines Landes. Da fallen bei mir die Jalousien runter. Man folgt seiner eigenen Neugier. Und es gibt Bereiche, wo das legitim ist. Und was wäre, wenn, um auf Ihre Frage zurückzukommen, wenn man mich im Ausland so ansieht, als käme ich aus Osteuropa? Ich bin ja nicht nur Ungarin, sondern eher eine osteuropäische Regisseurin. Dann haben Sie nicht so viele Fans. Gehen Sie einfach Ihrer eigenen Neugier nach. Aber ich sage Ihnen, jede Minderheit erlebt das am eigenen Leib. Das ist sehr unangenehm. A bőrén tapasztalja, nagyon kellemetlen. László, ich habe den Eindruck, wie Ildikó sich sozusagen diesen ganzen aktuellen Mist vom Leib hält, dass sie dem ausweicht und kein Interesse daran hat, auch was du gesagt hast. Also man lässt sich anstecken, der Dialog mit dem Elend macht einen selber elendig. Und dann sucht man andere Themen. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Zuerst zurück zu Ildikós Problem. Ja, es gibt heutzutage einen großen Widerstand in Ungarn. Also man möchte gegen die Welle schwimmen und irgendwie überleben. Aber es gibt einen großen Unterschied zwischen dem Kalten Krieg und was heute ist. Und ich habe das Glück oder Unglück, dass ich beide durchgelebt habe. Also vor 1989 lebten wir in einer vollkommen anderen Welt. Nicht, weil es eine kommunistische Welt war oder die Repressionen waren vielleicht nicht mal so schlimm wie heutzutage. Aber die Weltlage war vollkommen anders. Also Ost-West, ein kalter Krieg. Heute leben wir hier in Ungarn allerdings nicht in einem Kalten Krieg, sondern wir sind Mitglieder vom NATO, vom EU. Das heißt, wir sind im selben Zuhause wie jene Länder, die wir damals so beneideten. Also das ist ein riesengroßer Unterschied. Also vor der Wende haben wir alle darüber nachgedacht, dieses Land sollten wir verlassen, denn wir sahen kein Ende. Heute ist es ganz anders. Sehr viele verlassen das Land, weil es die Möglichkeit auch besteht. Und sehr viele verlassen nicht nur aus politischen Gründen. Ich habe drei Kinder und merkwürdigerweise alle drei leben im Ausland, nicht aus politischen Gründen. Aber es gibt die Möglichkeit. Und Hunderttausende und Hunderttausende ziehen weg, nicht nur aus politischen Gründen. Vor 1989 hätten wir das nicht vorstellen können. Aber damals hatte ich auch Gedanken, es kam mir dieser Gedanke, nicht der Gedanke, dass ich von hier weg möchte, aber dass ich möchte nicht hier leben. Das war also, ich möchte hier sein, aber doch nicht hier leben. Und es gab damals so Verlockungen und Möglichkeiten, aber ich habe die nicht genutzt. Also ich war 88, 89 mit Berliner Künstlerprogramm in West-Berlin und habe mich sofort nach 2 Wochen Gedanken gemacht, also ich möchte von hier nicht weg, denn es ist zu schön, zu gut. Also die Arbeitsbedingungen und alles, natürlich, wir wurden herrlich versorgt und so. Aber dann kam die Wende in Ungarn. Also ich musste nach einem Jahr, oder ich musste mit meiner Familie nach einem Jahr nach Hause kommen. Und als wir nach Hause gekommen sind, fanden wir uns in einer ganz anderen Welt zu Hause. Und mein erster Gedanke war natürlich, also das sah man damals noch nicht so genau, was hier los wird. Und dann habe ich mich sofort beworben und im nächsten Jahr ging ich nochmals nach Berlin für ein ganzes Jahr, in dieselbe Wohnung nach West-Berlin. Aber dann schon, okay, ich gehe nach Hause, ich gehe dann nach Hause und ich habe kein Heimweh nach Deutschland. Ich habe sehr gute Beziehungen, aber ich weiß, dass ich hier nie zu Hause, mich nie zu Hause fühlen werde. Das klang eben schon, du weißt, glaube ich, genau, du bist nirgendwo zu Hause, ne? Habe ich? Ja, irgendwie klingt das sehr radikal. Nein. Ich bin hier, ich fühle mich hier sehr wohl zu Hause. Aha. Also in Ungarn, ich möchte nicht wegziehen, ich fahre oft weg und verbringe viel Zeit im Ausland, aber ich fühle mich hier eigentlich zu Hause. Nicht die Stadt ist die Höhe, gibt mir Energie, sondern die Leute, mit denen ich umgeben bin oder mit meinem Studenten früher. Ich war längere Zeit, also über 20 Jahre lang an der Universität für Film und Theater zusammen mit Ildiko. Also man fühlt sich nicht zu einer Stadt, sondern man baut eine Stadt für sich auf. Also jeder hat seine eigene Stadt, sei oder ihre eigene Stadt. Ich habe meine eigene Budapest, die wahrscheinlich sehr unterschiedlich ist als die Budapest von Ildiko oder Mario. Aber diese meine Stadt, was ich in meinem Kopf aufgebaut habe und das ich auch täglich physisch bereise, das ist meine Budapest. Und da fühle ich mich zu Hause. Vieles hat sich verschoben, natürlich vieles. Also verschönert haben sich die alten Häuser. Die Stadt ist nicht so grau, wie das in meiner Erinnerung ist. Natürlich, die junge Generation kennt diese Grau schon überhaupt nicht, aber ich kann das sehr gut vergleichen. Und es gibt sehr gute Kinos. Also die Kinolandschaft ist weiterhin sehr... Die alten oder die neuen? Die alten. Also es gibt also eine Art Kino. Netz. Und das kann ich nur in Paris nachfolgen. Also selten sehe ich so viele gute Kinos zum Beispiel. Und es gibt auch eine ziemlich interessante Kunstszene. Und das wird immer mehr und mehr in die internationale Kunstszene eingebaut. Oder wie sagt man das? Es gibt schon vieles. Auch die ungarische Literatur hat eine ziemlich gute Resonanz weltweit in den letzten 25 Jahren. Also das hat sich alles sehr verändert. In den 70er Jahren, als ich nach Budapest zog, keine Spur davon. Ja, das ist eine paradoxe Sache. Ich kann mich hier auch zu Hause fühlen. Ich spüre hier Heimlichkeit und Resonanz und alles. Ich kann mich hier wohlfühlen, in Budapest und auch auf dem Lande. Ich kann auch die Kultur genießen. Aber dieses Gefühl kann auch eine Falle sein. Also dein Zuhause kann auch als eine Falle funktionieren. Wie zum Beispiel die Erzählung von Kafka Bau. Also es ist eindeutig, Orbáns Ungarn ist keine eindeutige Höllenfahrt. Also Dämonisierung und Romantisierung sind alle beide Richtungen. Ich denke mal, das sind Gedankenfehler. Das ist irgendwie inzwischen. Also existenziell gesehen. Die schrecklichste Sache ist, dass es lebbar ist. Das ist genießbar. Und man kann sich wohlfühlen, warum nicht? Also ich fühle mich auch ganz wohl. Also in meinem Leben manchmal. Und also das passiert schon. Und also Depression ist nicht allgegenwärtig. Es gibt solche Orte, es gibt solche kulturelle Bunker zum Beispiel. Ich nenne das immer Bunker, weil das sind Exile oder solche kulturelle Parainstitutionen, die dieses Heimgefühl irgendwie am Leben halten. Und du kannst dort dich sicher fühlen und ausdauern und weiterleben. Aber ich denke, das ist deshalb paradox existenziellerweise, weil zum Beispiel dieser System, was hier ausgebaut wird, dieses System von nationalen Zusammenarbeit, also diese ganze illiberale Sache oder Konstruktion, das ist eigentlich ein Wellness-Faschismus. Das ist, ich meine das so, weil das für manche auch genießbar ist. Aber da kriege ich ja richtig ein schlechtes Gewissen, dass ich hier Wellness betreibe. Für mich ist diese Stadt ein Sandkasten. Ich spiele und habe ein ganzes Leben gespielt und bin derartig glücklich und denke in keiner Sekunde daran, meinen Sandkasten hier zu verlassen. Das ist jetzt teilweise anders als 89 előtt. Aber es ist heute völlig anders als vor 1989. Ich werde Ihnen meine Gefühle dazu schildern, die sich auf die Ebene der öffentlichen Meinung beziehen. Und ich glaube, ich war damit nicht allein. Das Lebensgefühl in einem bestimmten Umfeld war, dass es, obwohl wir formal auf der anderen Seite, außerhalb des Zauns der zivilisierten westlichen Kultur standen, selbstverständlich war, dass dies ein Zwang war. Wir gehören dorthin und die Wahrheit ist, dass ich das auf Reisen in Westeuropa erlebt habe. So sahen sie uns, die glücklichen Ungarn, an, eine Zeit lang. Und dann gab es eine kurze Phase bis... Irgendwie gab es die Hoffnung, dass wir gemeinsam ein lebenswertes Land schaffen könnten. Und dann für einige Jahre. Das ist wieder so ein Meme sozusagen. Wieder wurde es zu einer Abstraktion, an der man besser nicht teilnimmt. Und jetzt sind wir mittendrin. Aber ich habe das Gefühl, dass es uns draußen besser geht. Und es ist wirklich schmerzhaft. Was ich in den letzten 6-7 Jahren erlebt habe und was mir große Freude bereitet, ist, dass gewissermaßen aus einem Schock heraus viel jüngere Menschen als ich aufgewacht sind und erkannt haben, dass man, wenn nicht im offiziellen Rahmen, dann eben ohne Druck in einem Sandkasten, auf diese Weise sein eigenes Umfeld, sein eigenes Forum schaffen kann, um intensive, wertvolle, interessante und freudvolle intellektuelle, künstlerische und kreative Arbeit zu leisten. Und es gibt die Bereitschaft, dies in der Stadt zu unterstützen. Intensiv, érvényes, érdekes és örömet okozó szellemi művészi alkotó munkát végezni, és erre van a városban fogadókészség. Ja, du sagst, wir sind jetzt wieder draußen, weil wir uns selbst ausgeschlossen haben. Früher hat man uns von draußen ausgeschlossen, jetzt sind wir selbst schuld daran, also wie alle. Das ist die große Schande. Ja, aber andererseits, was du sagst, ja, es gibt neue Straßen voll mit Cafés, sind auch in Buda. Buda war früher tot, immer abends nach 8 Uhr war alles ausgestorben, aber jetzt sind da Straßen überall und voll mit jungen Leuten, also die 20-Jährigen, die 30-Jährigen, die gehen nicht nach Hause, sondern sind bis früh morgen überall. Und manchmal gehe ich draußen und dann beneide ich diese Leute, wie gut diese Generation sich fühlt. Und wie gern möchte ich dazu gehören. Frag bitte diese Generation. Ja. Also ich kenne die auch und ich spreche auch. Ich unterrichte manche von denen und die beklagen sich immer, aber trotzdem, ihr Lebensstil ist beneidenswert. Ja, also ich bin nicht pessimistisch, was die junge Generation angeht. Also ich habe ja auch darüber geredet, man muss die Depression nicht als eine Grundstruktur betrachten, also nicht als Naturgesetz oder so. Ich sehe sehr viele ganz inspirierte und sehr talentierte junge Leute, die sehr hungrig sind für Kultur, für Kunst und so weiter. Also ich spüre diese Kraft von der jungen Generation. Also deshalb bin ich nicht pessimistisch. Ich bin eigentlich ein bisschen deprimiert, also ich selbst, weil manchmal fühle ich, dass es ist sehr schwer mit diesen jungen Leuten irgendwie kommunizieren, weil ich will ihnen helfen, damit sie ihre Pläne, ihre Visionen irgendwie ausleben können. Ich will etwas dazu beitragen, also sprachlich, künstlerisch, pädagogisch und so weiter. Aber ich fühle manchmal, dass, also was die Zukunft angeht, bin ich eigentlich pessimistisch. Ich will diese jungen Leute nicht deprimieren mit meiner Depression. Deshalb möchte ich immer optimistisch wirken, damit ich diese Kraft nicht beschädige. Aber das ist manchmal sehr schwer. Das möchte ich ein bisschen historisch ausweiten, denn Ungarn steht seit Jahrhunderten immer unter einem Weltuntergang-Gefühl. Also schon seit dem 17., 18. Jahrhundert. Ungarn hat immer das Gefühl, die Welt geht zu Ende. Nicht für die ganze Welt, nur für uns Ungarn. Wir sind bedroht von allen. Das gibt eine ständige Frustration, aber das war immer auch eine ständige Energiequelle. Das war immer so, auch für die Kunst, auch für die Dichtung. Das existiert auch heute. Also insofern hier in Ungarn, es gibt Dichtung, die ganz anders ist als zum Beispiel im anderen Teilen von Europa. Der polnische Dichter Czesław Miłosz meinte, er lebte in den Vereinigten Staaten, aber dort sagte er, dass der Westen wird uns hier, die östliche Teil von Europa, von Litauen bis Jugoslawien oder Bulgarien, nie verstehen, weil wir leben in einer geografischen und historischen Situation, die uns sehr empfänglich für metaphysische Fragen macht. Im Westen hat man das vergessen, sagt der Miłosz. Und unser großer Vorteil ist gerade unsere Armut. Oder nicht Armut, sondern unsere ständige Unterdrücktheit und Frustriertheit. Also so ein Paradox. Und das existiert auch heute. Und deswegen kannst du Budapest als Sandkasten anschauen. Denn hier kannst du alles machen. Denn hier sind viele Freiräume. Wir haben ja das Motto von Kasna Okai hier über unsere lange Nacht sozusagen gestellt. Und da geht es ja um die Sprache. Ist die Sprache nicht auch ein Bestandteil dessen, was du gerade gesagt hast? Die Sprache auch ein Kraftquell ist? Gerade diese Freiheit, die eigene Sprache zu haben, eine Sprache, die sonst ja nirgendwo gesprochen, auch nicht verstanden wird, auch eine Chance ist, eine kreative große Chance? Also wir sind so sehr verbunden mit der Sprache, dass ich denke nie über die Sprache nach als Außenseiter. Du als Deutscher kannst schon darüber nachdenken, aber ich, für mich ist das wie die Luft. Also ohne Luft kann ich nicht leben, ohne diese Sprache kann ich mein Leben nicht vorstellen. Aber du wirst ja außen wahrgenommen mit deiner Sprache. Also ich meine, du sprichst natürlich jetzt sehr gut Deutsch, du hast Englisch auch studiert und bist jemand, der immer schon mit den anderen Sprachen aufgewachsen und gelebt hat. Sobald die ungarische Sprache irgendwie von anderen wahrgenommen wird, ist es ja doch man ist plötzlich allein mit seiner Sprache. Man ist allein und man ist auch ein bisschen lächerlich im Ausland. Mhm. Und alle wollen das, sprich ein bisschen Ungarisch, als wie im Zoo. Denn es klingt so merkwürdig. Ja. Ich bin Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. Und gerade vor 2-3 Wochen war die Herbsttagung. Und stellte sich heraus, dass es gibt dort 7 oder 8 Ungarn in dieser Akademie. Also eigentliche Ungarn sind nur Laszlo Marton und ich. Aber da ist die Ilma Rakusa, da ist die Theresia Mora, da ist Adam Kovacic, er ist auch ein Ungar, da ist die Wahlungarin Esther Kinski und die Zsuzsanna Gáze. Dann plötzlich stellte sich heraus, dass das ist eigentlich so eine Geheimkomplott. All die Ungarn sind dort und wir alle sprechen untereinander auf Ungarisch und es sieht so aus, als ob wir die Akademie übernehmen wollten. Also, die ungarische Sprache hat einen guten Ruf und weckt ein Interesse, weil so einzigartig ist. Aber zurück zur Sprache, es ist sehr schwer, diese Sprache, nicht die Sprache zu verstehen, denn das kann man übersetzen. Aber diese Sprache, wie jede Sprache übrigens, ist aus Gefühlen, aus Geschichten geboren, aus Gebräuche, aus biologische Instinkte und also hat so viele Wurzeln, die mit unserer Geschichte, mit unserer ganzen tausendjährigen Vergangenheit verbunden sind. Insofern ist diese Sprache, auch wenn man sie übersetzt, und es gibt sehr viele Übersetzungen aus dem Ungarischen, aber trotzdem die eigentliche Eigenart dieser Sprache unübersetzbar ist. Még egy rövid lábjegyzet, természetesen az én számomra is a magyar a magától értetődő. Noch eine kurze Anmerkung. Ungarisch ist mir natürlich vertraut. Und manchmal konnte ich die ungarische Sprache auch indirekt erahnen. Es sind eben die indogermanischen Sprachen, mit denen ich in Berührung kam. Aber Deutsch gehört auch dazu. Irgendwie wirkte Ungarisch nach einer Weile etwas unbehaglich und beunruhigend. Es war wie ein großer Raum mit wuchtigen Möbeln. Objekte, Substantive, Eigenschaften haben dadurch eine viel größere Bedeutung. Und es gibt viel mehr Verben, viel mehr, was wir im Ungarischen mit Verben ausdrücken. Und genau dieses seltsame, unangenehme Gefühl meine ich. Es war wie ein großer Raum voller wuchtiger Möbel. Ein Satz, der als Überschrift dient. Und irgendwie ein großes Gefühl der Geborgenheit, das ich im Ungarischen nicht empfinde. In diesem Zusammenhang begann ich, ein wenig über meine eigene Sprache nachzudenken, mich zu fragen, was die Luft ist, die ich atme. Und so interessierte mich diese Kommunikation sehr. Ich sehne mich nach jeder Art von intensiver Kommunikation. Sie ist manchmal sehr schwierig, deshalb achte ich darauf. Es gibt sich nicht so leicht preis. Und unter diesen Kommunikationskanälen gibt es einen verbalen. Es ist sehr interessant, wann die Verbalität ein Hindernis darstellt und wann sie neue Kanäle öffnet. Ich habe ein Beispiel von einem exzellenten amerikanischen Historiker, der sich mit Monarchien befasste und Ungarisch lernte, wenn auch nur mäßig. Trotzdem hatte er klare Gedanken. Tatsächlich war jedes ungarische Gespräch ein Gedicht von erstaunlicher Intensität, spiritueller Präzision und intellektueller Genauigkeit. Und solche Beispiele gibt es. Ein sehr unvollkommenes Werkzeug, zusammengesetzt aus sprachlichen Elementen. Dann gibt es da noch das Beispiel von Agota Christoph, auf das Murakami Bezug nimmt. Begrenzte Sprachkenntnisse als Quelle der Intensität. Und dieser Film interessiert mich sehr. Wenn Ausländer, die sehr gut Ungarisch sprechen, aber die Sprache ist nicht ihre Muttersprache, die können die Sprache so kreativ umwandeln. Da ist der lebendige Beispiel. Ich habe deine Texte, die du auf Ungarisch geschrieben hast. Und manchmal solche Worte, solche Wendungen, die einem Ungarn nie in Gedanke käme. Und das stimmt. Und trotzdem stimmt das. Oder die Künstlerin El Kosowski war auch ähnlich. Also ich sehe, wenn du Ungarisch sprichst, dann höre ich die Sprache von außen als Nicht-Ungar. Das ist ja aber ganz verrückt. Dein Gewicht, also bist du auch Mitglied der Akademie, bist ja eine Riesenanerkennung auch. Also da arbeiten sich ja deutsche Autoren dusselig und werden es nicht. Also insofern hättest du ja die allergrößten Chancen, eigentlich in Deutschland ein ruhiges und wahrscheinlich auch etwas reicheres, Leben zu führen. Also deine Kleist-Sachen sind sehr bekannt, deine Berlin-Bücher sind bekannt. Caspar David Friedrich, jetzt hast du über die Guillotine geschrieben, das habe ich noch nicht in der Hand gehabt. Aber das ist Frankreich. Ja, ja, fängst du an, dich umzuorientieren, weil du merkst, Deutschland ist das sinkende Schiff? Nein, nein, nein, überhaupt nicht. Also einerseits, ich habe über Caspar David Friedrich geschrieben oder über Kleist. Ich habe nicht Deutsch gelernt, sondern das hört man. Und das war der Weg für meine Gedanken. Also ich habe ein Buch über Melancholie geschrieben und dann sah ich ganz zufällig Caspar David Friedrich, noch nie von ihm damals gehört. Und dann dachte ich, also das Buch wird beendet, wenn ich auch über ihn noch irgendwas schreibe. Nicht, weil er ein Deutscher ist, sondern weil er gerade zu meinem damaligen Thema passte. Und über Kleist nicht, weil er ein Deutscher ist, sondern weil seine Leidenschaftlichkeit und Rationalität, diese merkwürdige Paradoxe, das war für mich ein Leitfaden. Aber vermutlich hätte ich das in Deutschland ganz anders wie gemacht. Also hätte ich in Deutschland gelebt, dann musst du schon ein ordentlicher Germanist sein an einer Universität und ein Professor, damit du überhaupt wagst, über Kleist zu schreiben. Aber Deutschland und Ungarn, also die literarischen Beziehungen, das gehört zu einer viel größeren und eine traditionelle geopolitische Verbindung, wie die rumänische Dichtung sofort in Frankreich aufgenommen wird, so wird die ungarische Literatur sofort in Deutschland und nicht in Frankreich und nicht in England. Denn das ist eine alte Geschichte. Auch der Kostolany wurde sofort ins Deutsche übersetzt, nicht ins Englische. Auch der Petőfi, auch der Jókai, also im 19. Jahrhundert. Das hat schon geschichtliche Ursachen. Ein Schlagwort ist ja immer sehr, sehr wichtig für uns Deutsche in Bezug auf Ungarn. Das ist natürlich das Wort Melancholie. Und natürlich, wenn man dein erstes Buch über die Melancholie gelesen hat, deine Studie über die Melancholie aus den 80er Jahren, mich kennend, dann deine Essays über das Lob der Melancholie zur Hand nimmt, denkt man sofort so, jetzt erfahre ich sehr viel über die Melancholie der Ungarn. Und da schlägt man das Buch auf, liest die Essays und stellt fest, oh, da spielt fast kaum eine Geschichte, gar keine Geschichte spielt in Ungarn. Was ist mit Ungarn und der Melancholie? Ja, der französische, Rumäne-Franzose Emil Cioran, der schrieb, dass es gibt drei melancholische Völker, Russisch, Portugiesisch und Ungarisch. Aber ich glaube, er irrte sich. Also es gibt keine melancholischen Völker, sondern die Melancholie ist immer ein sehr subjektbezogener Zustand, der jeden ergreifen kann, aber es muss nicht dauerhaft sein. Also früher oder später wird jeder melancholisch und dann das vergeht und dann später wieder. Also ich würde das nicht mit einem Volk und besonders nicht mit Ungarn verbinden, denn es gibt diese Klischees von Ungarn, natürlich die Pusta und all das. Mégis visszanyúlnék a kamaszkoromhoz. Két nagyon fontos évet. Ich würde gerne in meine Jugend zurückreisen. Zwei sehr wichtige Jahre meines Lebens. Ich habe meine Jahre zwischen 17 und 19 in Frankreich verbracht, in Südfrankreich. Anfang der 70er war ich an einer französischen Hochschule für Geisteswissenschaften, die nach 1968 gegründet wurde, mit einer Sondergenehmigung. Da war ich davor in der 8. Klasse des Gymnasiums. Ich kam nach Hause und sagte, ich gehöre zu dieser Generation. Nicht die erste und nicht die letzte, die sich fragt, soll ich jetzt hier leben? Wirklich? Außerdem waren diese zwei Jahre in Frankreich eine sehr intensive und sehr positive intellektuell-kulturelle Erfahrung. Ich habe mich damals auf sehr romantische Weise dafür entschieden. Ja, und jetzt bleibe ich hier. Und das musste ich in meinem Leben manchmal wiederholen. Diese große romantische Geste. Eine der Fragen zu meiner Arbeit ist, als was für eine Frau ich arbeiten kann. Ich habe das Gefühl, dass ich mehr Schwierigkeiten hatte, weil ich eine osteuropäische Regisseurin bin, als dass ich eine Frau bin. Aber da es sich wieder um eine strukturelle Sache handelt, fällt es mir sehr schwer, die Schwierigkeiten aus Unachtsamkeit heraus zu bemerken. Daher übersehe ich vieles. Aber sie sind da. Und ich verstehe sie oft erst viele Jahre später. Ich arbeite mit internationalen Teams und finde dabei wunderbare Mitarbeiter. Und die Wahrheit ist, dass meine ungarischen Kollegen, genauso wie meine französischen, deutschen und italienischen, sehr natürlich zusammenarbeiten, weil sie eine gemeinsame Sprache sprechen, die Sprache des Filmemachens. Mehr kann ich nicht tun. Unterrichtest du auch noch? Du hast ja immer unterrichtet. Hát ez egy egyszerre traumatikus és nagyon felemelő élmény volt, amit Nun, es war eine traumatische und gleichzeitig sehr erhebende Erfahrung. Wir haben das Ganze durchgezogen, den Text förmlich verschlungen, kurz gesagt. Für mich war das Unterrichten eine leidenschaftliche Erfahrung. Aber vielleicht wird es wieder so sein. Ich weiß es nicht. Wissen wir es? Es war so. Das ist das Positivste an der ganzen Erfahrung. Und wir sind im Grunde hier zusammengekommen, haben das Ganze einfach mal für einen Moment vergessen und darüber gesprochen, warum es so verdammt gut ist, hier zu leben. Diese Studierenden, die tatsächlich damit zu kämpfen haben, Fristen einzuhalten, sich selbst zu boykottieren, sehr oft während ihrer Studienzeit. Und das ist eine völlig natürliche Reaktion. Ich habe das als Studentin auch erlebt. Und jetzt sehe ich, wie sie plötzlich Veranstaltungen und Aufführungen von erstaunlicher Qualität, mit unglaublicher Organisation, unglaublicher Fantasie, in kürzester Zeit nacheinander und mit sehr hohem künstlerischem Wert auf die Beine stellen. Sie haben es geschafft und erlebt, dass sie dazu fähig sind. Ich finde das wunderschön. Und ich sehe Selbstorganisation, die vielerorts im Theater und im Independent-Film anzutreffen ist. Ich sehe in den bildenden Künsten weniger gemeinschaftliches Engagement in dieser Hinsicht. Die Grenzen weiten sich einfach wieder aus und es gibt Leben am Rande. Und man kann dort sein und doch nicht. Wie soll ich es sagen? Es mag schwierig sein, aber man kann wieder ohne Kompromisse existieren. Denn was ich seit den frühen 70er Jahren erlebt habe, ist, dass sich die Grenzen tatsächlich stark verengt haben. Und es war nicht möglich, wirklich dort zu bleiben. Und jetzt sehe ich, dass sie sich wieder weiten und das fühlt sich gut an. Dazu eine Ergänzung, dass die Universität, wo wir beide tätig waren, das wurde zerschlagen. Aber das gehörte auch zu einem größeren Projekt der Regierung, nämlich alle Universitäten, vielleicht drei oder vier, mit vier Ausnahmen, alle wurden privatisiert. Das bedeutet, die Autonomie der Universität wurde einfach nicht in Acht genommen. Unsere Universität wurde richtig zerschlagen. Ungefähr 25, 30 Professoren und Leute, die dort unterrichteten, wir haben alle gekündigt. Aber nicht nur wir, sondern ungefähr die Hälfte oder noch mehr als die Hälfte der Studenten. Und diese Studenten mit uns allen haben die sogenannte Free SFE zustande gebracht. Das heißt, wir haben und wir mussten auch diese Studenten einfach weiter unterrichten. Das war eine Art von Verantwortung von unserer Seite. Aber inzwischen konnten wir auch den Kontakt zu 5 europäischen Universitäten finden, die diesen Studenten, wenn wir sie unterrichten, ein Diplom geben. In Deutschland 1, in Österreich 2, in Polen und in der Schweiz. Und das heißt, 5 Universitäten, und das besteht bis zum heutigen Tage, diese Free SFE und dieses Netzwerk. Und das ist ein Erfolg. Ich weiß nicht, ob es überhaupt sowas gab, dass die Universitätsstudenten nicht gegen ihre Professoren protestierten. Aber hier protestierten die Studenten zusammen mit uns. Aber das ist nur die eine Seite. Die andere, was ich viel wichtiger finde, dass irgendetwas konnte zustande kommen und das ist ein Erfolg und das kann nicht zunichte gemacht werden. Das ist das schönste politische Märchen auch, finde ich, in den letzten 15 Jahren. Also das ist sehr, sehr überzeugend. Vielleicht noch auch einen positiven Endpunkt, weil kommt dieser Nobelpreis für Krasnohorkai genau richtig? Dass man merkt irgendwie, ich merke schon, dass es wieder plötzlich eine Bereitschaft gibt, die Ungarn positiv zu sehen. Und war das nicht wirklich ein bisschen ein Rettungsanker oder ändert das auch nicht so viel, Mario? Vielleicht ändert das die Renommee ein bisschen, also in diesem kulturellen Bereich. Vielleicht kann das diese politische Stigmatisation ein bisschen lockern. Zum Beispiel im Kulturbetrieb oder im Literaturbetrieb ein bisschen so, weil das Kulturbetrieb funktioniert eigentlich so, ich denke mal öfters, dass man bestimmte Literaturbereiche oder Autoren reduziert auf Identitätsklischees. Diese politische Stigmatisierung und diese Infantilisierung in diesem Bereich. Und ich denke, vielleicht ein solches Ereignis, also Krasnaorkais Nobelpreis, vielleicht kann das diese sehr reduzierte literaturpolitische oder ideologische Diskurs irgendwie lockern oder... Egy valami segít még nagyon, hogy olyan borzalmas kormányok kezdenek Európa szerte, meg világszerte, már nem tűnik fel. Was dabei wirklich immens hilft, ist, dass in ganz Europa so schreckliche Regierungen entstehen, dass die ungarische gar nicht mehr auffällt. Kein gutes Schlusswort. Da muss noch Laszlo was sagen. Laszlo sagt was Gutes. Bitte. Ja, es gibt diese Heritage Foundation, was den Trump zu Erfolg brachte. Und vor 3 Jahren, während der Biden-Administration, der Direktor von Heritage Foundation, Kevin Roberts heißt er, sagte über Ungarn, also Ungarn ist ein Beispiel für uns alle. Er ist nicht ein Modell, sondern Ungarn ist das Modell. Nun, das ist ein Schlusswort im ironischen Sinne. Es wird immer schlimmer. Herzlichen Dank. Sie hörten eine Podiumsdiskussion. Unter dem Titel »Wir bleiben hier, die andere Kultur in Ungarn« diskutierten die Filmemacherin Ildikó Enyedi, der Schriftsteller und Literaturwissenschaftler Mário Z. Nemes, der Kultur- und Kunstwissenschaftler Laszlo Fölényi mit den Autoren »Der langen Nacht« Wilhelm Droste und Terry Albrecht. Die 2. Stunde der langen Nacht über das andere Ungarn geht der Frage nach, was Ungarns Kultursprache ausmacht. Es erzählen Künstlerinnen, Künstler und Kulturschaffende von ihren Lebens- und Arbeitsbedingungen in der sogenannten illiberalen Demokratie Ungarns. Im 2. Kapitel der langen Nacht über das andere Ungarn stellen wir die Frage, was macht Ungarns Kultur heute aus? Es erzählen Künstlerinnen, Künstler und Kulturschaffende von ihren Lebens- und Arbeitsbedingungen in der sogenannten illiberalen Demokratie. Den Auftakt macht Julia Vardodi. Sie ist in Ungarn eine sehr bekannte Radiostimme in den verschiedensten Sparten der Kultur. Auch sie wurde aus dem öffentlich-rechtlichen Sender entlassen, als der zusehends in einen Parteisender der Regierung umfunktioniert wurde. Heute ist sie eine führende Stimme im Clubradio, dem trotz aller Vernichtungsversuche noch immer lebendigen und beliebten Sender der Opposition. Doch Julia Vardodi ist nicht nur im Radio präsent, sie moderiert auch Veranstaltungen. Sie ist eine wichtige Gastgeberin für ausländische Gäste, die sich nicht selten in Freunde verwandeln und befördert auf diese Weise die internationale Vernetzung. Sie publiziert und übersetzt, ihr Netz ist universal. Ich bin in Budapest aufgewachsen, immer in derselben Wohnung gelebt, von meinem 2. Lebensjahr. Und ich bin ein wirklicher Budapester, glaube ich, eine Budapesterin. Deutsch spreche ich deshalb vielleicht besser als der Durchschnitt, weil meine Mutter auf deutschem Sprachgebiet geboren war und ihre Muttersprache war Deutsch. Also ich habe dann an der Universität Germanistik und Anglistik studiert in den späten 60er Jahren und Soziologie habe ich auch mitstudiert. Und gleich nach meinen Studien bin ich ins Radio gelangt. In den 80er Jahren, da habe ich eigentlich angefangen, sehr wichtige und, wie soll ich sagen, großartige Leute zu interviewen, auch im Ausland. Ich hatte die Möglichkeit, zum Beispiel mit Wim Wenders, mit Jerzy Menzel, mit Miloš Forman, mit Woody Allen, mit Rozek, sehr viele, Vojda, Andrzej Vojda, sehr, sehr viele wichtige ausländische Meister, mich zu treffen und sie zu interviewen. Susan Sonntag zum Beispiel, wir sind sehr gut befreundet gewesen. Und da habe ich immer gefragt, was sie über die ungarische Literatur wissen. Und das war für mich sehr interessant, dass nicht alle, aber mehrere von ihnen haben viel mehr über ungarische Literatur zum Beispiel oder Kultur gewusst, als was ich vermutete vorher. Woher das kam, das wusste ich nicht ganz genau, aber ich dachte, das ist deshalb, weil so viele ungarische Künstler, vor allem Fotografen, Filmmacher, migriert haben. Und die waren überall in der Welt ständig und die lebten dort und deshalb ist wahrscheinlich die ungarische Kultur bekannt geworden durch diesen Namen, den großen Namen, die da lebten. In 2007 hat man mich aus dem Nationalen Rundfunk herausgeschmissen, vom Kossuth-Radio, ja, aus politischen Gründen, was nie eingesehen war, aber ich weiß es ganz genau, ohne Erklärung. Und da stand ich plötzlich ohne Radio und ich war sehr bewegt, als ich einige Zuhörer getroffen habe, die gesagt haben, wieso man deine Stimme oder ihre Stimme nicht hört. Und ich soll zu Clubradio gehen. Und dann hat man mich im Clubradio aufgenommen. Clubradio ist in 2001 zustande gekommen. Man muss wissen, dass es auch politischen Hintergrund hat. In 1998 war die erste Fidesz-Regierung. Viktor Orban ist zur Macht gekommen, 1998. Es ist immer schwieriger geworden für die Journalisten, sich so zu formulieren, wie sie es wollten. Im ungarischen Rundfunk zum Beispiel war die Lage sehr schlimm. Da hatte man mehr und mehr von uns erwartet, über solche Sachen nicht zu sprechen, was für die neue Orban-Regierung nicht gut war. Und da gab jemand, der viel Geld hatte und er hatte ein Radio zustande gebracht, hat gekauft vom Autoclub. Die hatten eine Radiostation Frequenz für das ganze Land, mehrere Frequenzen. Und dann hat dieser Mann, András Orató, mit jemandem zusammen diese Radiostation gekauft und 2001 wurde dann es Clubradio genannt. Und da sind langsam vom ungarischen Rundfunk die besten Leute hinübergegangen. Das ist jetzt eine sehr populäre Radiostation. Seitdem hat die Regierung unsere Frequenz genommen. Es ist keine Unterstützung, überhaupt keine. Es kommt nur von den Zuhörern. Es ist ein Radio, eine unabhängige Sendung, wo Informationen, politische und wirtschaftliche und Klima und Kultur und alles Mögliche so gegeben werden, dass niemand hineinredet. Aber das Geld ist so wenig, dass es eine lange Zeit war, wo wir keine Bezahlung bekommen haben und Leute umsonst gearbeitet hatten. Und es wurde immer von der Regierung versucht, ein Ende zu machen. Aber es ist nie gelungen. Die Zuhörer sind sozusagen ein Club geworden. sieht denn die Perspektive für den unabhängigen Journalismus in Ungarn aus? Ich bin pessimistisch, vor allem deshalb, weil ich sehe, wie schrecklich die Moral der Journalisten sein Niveau verloren hatte. Und ich weiß nicht, wo die Journalisten sind. Es gibt welche natürlich, die in der letzten Zeit ihren Mut nicht verloren hatten. Ob die jetzt wieder sich zusammennehmen könnten in einer neuen Situation. Ein Jahr ist nicht genug und 10 Jahre sind zu viel. Ich weiß überhaupt nicht, wie sich das entfalten wird, aber wir haben schon Wunder gesehen. Ich hatte 2 ältere Schwestern als kleines Kind. Die waren 8 und 10 Jahre älter als ich. Und als kleines Mädchen war ich immer sehr böse, dass sie was wissen, was ich nicht weiß. Ich war sehr, sehr neugierig. Ich wollte immer wissen, was geschieht in diesem anderen Zimmer, wo sie lebten. Und dieser Neugier war mit mir, seitdem ich mich kenne. Und wahrscheinlich die Neugier ist eine sehr wichtige, wie soll ich sagen, eine Medizin, jemanden im Leben zu halten. Joseph May ist Jahrgang 1967 und gehört zu den wichtigsten Kunstkritikern des Landes. Zugleich lehrt er Kunstgeschichte, kuratiert Ausstellungen, publiziert Artikel und Eröffnungsreden, aber auch größer angelegte Studien. Er war längere Zeit der für die Kultur zuständige Mitarbeiter des Budapester Goethe-Instituts. Auch daher sind seine Beziehungen zum deutschen Sprachraum besonders gut. Wegen seiner Lehrtätigkeit ist er nah an den Perspektiven der Jugend. Wegen der vielen Jahre seiner Arbeit als Kritiker gehört er zu den besten Kennern der ungarischen Gegenwartskunst. Er hat beides, Abstand und Nähe. Wenn May zurückblickt auf die Kunstszene seit 1989, als der eiserne Vorhang fiel und er angefangen hat, mit bildenden Künstlern zu arbeiten, stellt er fest, dass sich da einiges verschoben hat. Ja, die Erwartungen waren 89 und Anfang der 90er riesengroß eigentlich. Wir hatten sehr viele Illusionen. Einerseits kann man diese Zeit beschreiben als den Verlust der Illusionen. Andererseits hat sich alles rundherum sich verändert. Man muss das sagen, dass in der Welt sich sehr viel verändert hatte. Aber in Ungarn, ja, wir hatten eine Periode, eigentlich bis 2007 oder 2008 in der bildenden Kunst, wo alles noch mit Hoffnungen verbunden war. Da rede ich vor allem über das Institutionssystem. Und danach haben wir Tiefen nach Tiefen erlebt und seitdem haben wir nicht mehr die Illusionen, die wir vorher hatten. Und wir haben jetzt nicht mehr die Hoffnung, dass wir zu einem Zustand zurückkehren können, wie es früher war. Also man muss jetzt was Neues ausdenken und auf einer neuen Basis alles wieder von vorne anfangen. Aber naja, 36 Jahre in der Kunst ist das sehr viel. Ich denke, man würde nicht wiedererkennen, auch die Gedanken nicht mehr, die wir damals hatten, auch die Kunst nicht mehr wiedererkennen, auch die Museen, die wir damals hatten. Die größte Illusion war, dass wir an den Westen schnell anknüpfen könnten, dass wir die Kanäle finden werden, schnell die institutionellen Kanäle, durch die die ungarische Kunst oder die osteuropäische Kunst den Weg findet. Dann kam heraus, dass dieser Gedanke vom Grunde falsch war. dass auch in dem Westen ein ganz anderes Bild von Ungarn herrschte, was wir dachten und dem wir entsprechen wollten. Und das war auch eine große Illusion. Und die nächste Illusion war, dass in Osteuropa eine Zusammenarbeit zustande kommen könnte zwischen den Ländern, die früher alleine ihren Weg nach Westen gesucht hatten, vor allem in den 70ern und noch mehr in den 80ern. Also Polen, die Tschechoslowakei wollten sich selbst zeigen. Und diese Kontakte, zum Beispiel in der bildenden Kunst zwischen Polen und Ungarn, sie waren sehr sporadisch und die Künstler trafen sich eher in Paris oder in London zuerst und nicht in Wroclaw oder in Budapest. Nach 2010 haben viele Künstler Ungarn verlassen. Es waren viele von den damals 30er, 40er, die damals Ungarn verlassen hatten. Sie zogen nach Deutschland, nach Polen, nach Rumänien, nach überall. Und sie leben auch jetzt in diesen Ländern. Zur Exportfähigkeit und zu den Sprachkenntnissen gehört auch ein Institutionssystem dahinter. Händler und Exportfachleute und verschiedene Experten, die nicht von sich selbst aus dem Boden wachsen. Und dieses institutionelle System zerbrach und zersplitterte in den letzten Jahren. Es war wie eine kleine Pflanze, so um 2005 oder 2007. Es war auch damals zerbrechlich, aber es wuchs. Heute sehe ich dieses Wachsen nicht mehr und ich sehe die Pflanze auch nicht mehr. Ungarn ist deshalb interessant vielleicht jetzt in Deutschland, weil es zeigt, wie es laufen kann, wie schnell es laufen kann, wie schnell man Veränderungen spüren kann, wie schnell das geht, dass einzelne Institutionen, Gebäude, Symbole anders aufgehängt werden, anders gebaut werden, ein bisschen ganz schnell verschoben wird. Und dafür habe ich jetzt Fragen gekriegt aus Deutschland darüber, wie das passiert ist, wie das passieren kann. Also vor 20 Jahren, wenn ich nach Pécs ging oder nach Debrecen oder nach Székesfehérvár oder Dunaújváros, kleinere ungarische Städte, dort habe ich immer gute Künstler getroffen, die zeitgenössische Künstler, die dort lebten. Und jetzt lebt fast keiner auf dem Lande. Es gibt gar kein Künstlerleben außer Budapest. In Szentendre schon. Also es ist älter geworden, aber doch, die Leute sind noch da, sie machen Ausstellungen, es gibt Galerien. Also irgendwie unter diesen Verhältnissen ist es schon ein Ergebnis, dass noch immer diese, nicht nur das Image bewahrt, sondern auch das Wesentliche, was Kunst betrifft, noch bewahrt und darüber noch reden kann. Das ist auch wichtig. In anderen Städten redet man nicht mehr darüber. Die Stadt, also Budapest, ist noch irgendwie, einiges ist noch intakt geblieben. Es gibt viele Leute, die mit ihren Institutionen tiefere Wurzeln hatten. Und das für mich war auch eine Erkenntnis seit 1989 oder in den letzten 20 Jahren vor allem, dass die verschiedenen Kulturzweige in Ungarn, die sind ganz anders verankert in der ungarischen Kultur. Und die Zweige, die tiefere Wurzeln hatten, Literatur, Theater oder noch Musik und andere Institutionen, viel, viel tiefer verwurzelte Institutionen hatten, sie überlebten diese Zeit, diese Periode der letzten 15, 16 Jahren viel besser als zum Beispiel die bildende Kunst oder Film. Da sind ganz große Unterschiede. Es fing damit an, dass die ungarische zeitgenössische Kunstszene enthauptet wurde, oder wie heißt das? Also, dass die Kunsthalle der konservativen Kunstakademie gegeben wurde. Damit fing es an. Dann veränderte sich das ganze staatliche Finanzierungssystem und die zeitgenössische Kunst hat kaum Chancen, neue Projekte zu entwickeln oder neue Werke herzustellen durch Staatsgelder. Also das passierte sofort nach 2010. Und deshalb seit 2013, 2014 konnte man den Trend beobachten, dass die kommerziellen Galerien in den Vordergrund kamen. Also die spielten in diesen Jahren, in den nächsten 10 Jahren, eine sehr, sehr große Rolle. Sie haben auch merkwürdigerweise Aufgaben von dem Staat übernommen. Also sie haben Forschungen gemacht, sie haben Bücher herausgegeben, sie haben Gruppenausstellungen organisiert, die gar nicht verkaufbar waren. Also das waren schon merkwürdige Ereignisse und sie haben das konsequent gemacht und dadurch auch sehr gut verdient. Man kann es vergleichen mit den Ländern, mit dem wir dasselbe Schicksal haben, also Polen und Tschechien zum Beispiel oder Slowakei. Und es ist ein nicht so gutes Bild für Ungarn. Dadurch, dass wir diese Kanäle, über die wir träumten, überhaupt nicht entwickelt hatten in den letzten 15 Jahren, dadurch gibt es viel weniger Kontakte mit der Welt. Die privaten Galerien haben das eine Zeit lang hergestellt. Und es schien so, dass es auch so weitergehen kann. Sie haben mit Pompidou und mit Tate Gallery gute Geschäfte gemacht. Also in große Museen der Welt ungarische Kunst vermittelt. Also sie haben auch in diesem Sinne die Rolle des Staates übernommen. Aber natürlich ist es schwer weiterzumachen. Sie konnten verschiedene Werke von den 60er, 70er Jahren verkaufen, aber von den 80er, 90er oder zeitgenössisch, das konnten sie nicht mehr. Also dazu braucht man ein ganz anderes System, Vermittlungssystem, Büros und Kuratoren und Fachleute und englischsprachige Literatur, Übersetzungen, was die Galerien gar nicht machen können, nur ein staatliches System oder weiß ich nicht, welches System das machen kann, aber das fehlt im Moment. Und deshalb sind wir viel, viel hinter diesen Ländern. Alternative Projekte wie das in der Abtei Pannonholmer geben Josef May aber Kraft und Zuversicht. Pannonholmer ist die älteste noch bestehende Institution in Ungarn. Diese Erzabtei wurde noch von Stefan I. gegründet, noch vor dem ungarischen Staat. Also sie sind sehr stolz darauf, dass sie älter sind als der ungarische Staat. Und sie sind viel, viel offener als der ungarische Staat. Das heißt, sie sind offen für Dialoge mit zeitgenössischen Künstlern, Musikern, Schriftstellern. Noemi Kisch war jetzt Gast in der Erzabtei voriges Jahr. Jetzt Adam Nadosch ist der Gastschriftsteller dort. Also sie sind sehr, sehr offen und auch für die zeitgenössische bildende Kunst. Das ist eigentlich für die Mönche manchmal, also zeitgenössische Kunst ist manchmal kritisch, immer kritisch, manchmal radikal. Und das ist auch eine Frage der Offenheit, wie man das aufnehmen kann, wie man damit leben kann, wie man damit Dialog führen kann. Das ist für die wichtig und für mich auch wichtig als Leiter dieses Programms, dass wir immer wieder im Dialog bleiben und die Künstler kommen sehr gerne nach Pannonholmer oder wenn sie nicht so gerne kommen, dann bleiben sie gerne. Noemi Kisch ist sportlich wie literarisch mit dem Wasser im Bunde. Sie lebt in Budapest und in Kis-Orosi an der Spitze einer Donauinsel. Sie ist eine Autorin der mittleren Generation, als lehrende Germanistin und Publizistin dem deutschsprachigen Raum eng verbunden. Sie versucht, auf ein lebendiges Ungarn hinzuweisen, das viel reicher und wertvoller ist als die demokratiefeindliche Illiberalität, auf die das Land in den ausländischen Medien gern reduziert wird. Und sie ist gern im Herzen von Budapest unterwegs, wo wir sie treffen. Ich liebe Kaffeehäuser, wo wir jetzt gerade sitzen. So riesige innere Räume und Kaffee und Leute und diese ganze Kaffeehauskultur. Aber seit Jahren, seitdem ich Kinder habe und überhaupt, vielleicht hat das auch eine politische oder kulturpolitische leichte Ton, dass ich gerne aussteige, dass ich gerne mich verberge, dass ich gerne alleine bin. Es hat mit Schreiben zu tun, weil du musst sowieso alleine sein. Du musst einen Ort schaffen und das kann ich schon, weil ich 50 Jahre alt bin. Ich habe in Miskolc studiert. Das ist auch sehr wichtig in meinem Leben, weil ich dort Anthropologie und Literatur und Soziologie studiert habe. Und ich habe meine erste Osteuropa-Reisen damals angefangen mit Anthropologen nach Bukowina, nach Siebenbürgen, Tschernowitz, dann später Kaukasus, worüber ich auch geschrieben habe und eine meiner ersten Veröffentlichungen auf Deutsch. Heute unterrichte ich in Eger. Dann war ich auch zeitlang in Deutschland oder in Schweiz, in Österreich war ich auch ein paar Mal für mehrere Monate. Und heute bin ich wieder in Budapest und in Kis-Orosi, in dem Dorf, was ein bisschen abseits und ein sehr eingeschlossenes Dorf. Ich schreibe weniger über Städte. Was mich interessiert, das ist eher so Völker, Religionen, Regionen in Mitteleuropa, postsozialistische Dorflandschaft, Volkskunde, also Menschen, die abseits leben, ein bisschen ausgeschlossen sind, weniger Chance haben, aber viel anbieten können, interessant sind, ganz anders leben als in einer kalten, großen Stadt. Ich habe in Kis-Orosi dieses Haus und ich habe immer sehr verstärkt dort gelebt. Das war ein Ruheort, ich habe nicht so viele Kontakte zu der Nachbarschaft gehabt. Aber nach 10 Jahren hatte ich schon mehr Kontakt zu den Menschen, mehr kennengelernt. Ich habe mich auch geöffnet, die Menschen öffnen sich auch. Also in dem Dorf brauchst du 10, 15 Jahre, bis du überhaupt wahrgenommen wirst als gleichberechtigte Person. Das ist wirklich sehr, sehr archaisch, diese Dörfer, obwohl nicht so weit, das sind 50 Kilometer von Budapest. Und dann habe ich gedacht, dass ich erstmal sozusagen über meine Werkstatt eigentlich ein eigenes Buch schreibe. Dass ich aussteige aus diesem Haus und erzähle, welche Menschen und welche Landschaft dort man befindet. Die Wende, der Fall des Eisernen Vorhangs 89, der ja von Ungarn ausging, hat Noemi Kis Leben und auch Schreiben geprägt. Also Wende war ein riesiges Ereignis in meinem Leben. So hat auch mein Vater, meine Eltern haben das auch so interpretiert, obwohl mein Vater arbeitslos wurde für ein ganzes Jahr. Viele Leute waren auch schockiert wegen der Wende. Und in Osteuropa gibt es einen Mythos, dass alles nur gut war nach der Wende. Nein, die ganzen Länder sind pleite gegangen, aber ich habe damals studiert, ich war sehr offen, vieles war sehr frei, auch was Jungsein betrifft, Liebe und diese ganze Subkulturszene in Ungarn, also Clubs und ich habe damals Wasserball gespielt und irgendwie diese ganze Nachtleben hat angefangen in Budapest, es war viel demokratischer und offener und sehr euphorisch. Dann gab es eher Melancholie nach, ich glaube Ende der 2000 hat es so ein bisschen angefangen in Ungarn, dass man unzufrieden war, dass man sehr viel kritisch war, dass die Gesellschaft sich sehr polarisiert. Also nach der Wende war es noch so eine Einheit. wie man das auch in Deutschland so sagt, nicht diese Einheit. Und heute siehst du, dass es mehr polarisiert ist, die Gesellschaft bei bestimmten Fragen. Ich glaube, es ist auch sehr ähnlich wie in Deutschland. In Deutschland gibt es auch diese Entwicklungen und überall in Europa wahrscheinlich. Und heute sind es sehr viele Diskussionen, sehr aggressiv und dann auch ein kaltes Krieg sozusagen, auch in der Kulturszene. Ungarn hat eine Großstadt, Budapest, mit 2 Millionen Einwohnern und mehrere mittelgroße Städte mit um die 200.000 Einwohnern. Das Land ist außerhalb der Hauptstadt sehr ländlich geprägt. Das polarisiert, sagt die Schriftstellerin Noemi Kisch. Ich sehe auch viel Armut. Wir müssen uns sehr kritisch behandeln. Wir müssen sehr viel mehr tun für diese Gesellschaft. Diese Gesellschaft muss sehr tolerant sein und mehr. Und diese Polarisierung hat sehr viel Schlechtes getan für dieses Land. Aber wenn ich in Deutschland bin, in den letzten Jahren, habe ich auch diese Polarisierung immer wieder gefühlt. Und ich war auch sehr kritisch mit irgendwelchen Entwicklungen. In Deutschland jetzt? In Deutschland auch, ja. In Deutschland auch. Ich habe gesehen, dass zum Beispiel, ich darf immer in einem Ton über Ungarn sprechen. Warum soll ich bei jedem Interview über mein Land schimpfen? Es ging nicht nur über unsere Regierung und über unseren Ministerpräsident, sondern über das ganze Land muss ich ständig kritisch und schimpfend etwas aussprechen. Und irgendwann hatte ich das Gefühl, ich möchte das nicht mehr. Ich möchte berichten, ich möchte beobachten, ich möchte hinter die Frage gehen. Ich möchte etwas differenzierter über diese Gesellschaft denken, über diese Entwicklungen, über die Wünsche der Menschen. Ich weiß, dass viele Arbeitskraft weggegangen ist aus Ungarn und man muss viel mehr tun, dass das Land anziehend wird. Und ich glaube nicht, dass unsere Regierung alles schlecht tut, dass es nicht wirklich eine Bemühung gibt, irgendwie ein Land besser zu führen. Es war immer ein konservatives Land, leider, oder man kann das auch kritisieren, aber Ungarn war oft und in den 20. Jahrhundert auch sehr konservativ und ist heute auch sehr konservativ. Meine Identität bewegt sich zwischen diesen beiden Polen, deutsche und ungarische Kultur und Lebenswelt. Dadurch bin ich gewissermaßen ausgeglichen, weil ich mich hier von den ungarischen Zuständen überwältigt fühle. Dann lese ich mehr Deutsch oder sehe deutsche Filme an und dadurch ergibt sich so eine gewisse Gleichgewicht. Sagt der 68-jährige Josef Tillmann. Er entstammt einer donauschwäbischen Familie. Ihm ist die doppelte Identität als Deutscher und Ungar bis heute bedeutsam. Selbst ein Einzelgänger beschäftigt er sich als Philosoph auch gern mit solchen, vor allem mit Figuren der deutschen Philosophie. Er lehrt, schreibt Essays und sucht das Gespräch. Die Kollegen schätzen ihn auch daher, weil er immer wieder für Überraschungen gut ist. Also ich komme aus der Provinz, aus 3 Dörfern. Da lebte ich in meiner Kindheit, bis ich 18 Jahre alt wurde. Danach kam dann das Militär und die Uni, erst in Debrecen, dann hier in Budapest. Diese Dörfer, wo meine Eltern und Großeltern lebten, waren ursprünglich deutsche Dörfer. Durch die Vertreibung kam dann eine Völkerwanderung, wodurch diese Dörfer mit verschiedene Leute aus unterschiedlichen Regionen, aus Ungarn, hauptsächlich aus Siebenbürgen, aber auch aus der Slowakei und aus der Tiefebene neu bevölkert wurden. Dieses Gemisch hat natürlich das Dorfleben völlig verändert. Einige Schwaben blieben, wie meine Familie, meine Großeltern, mutterlicherseits, vaterlicherseits kamen die nach Hessen. Eigentlich ist ja die Geschichte der Donauschwaben in Ungarn eine Erfolgsgeschichte, zumindest bis in die 80er Jahre. Da galten die Schwaben als etwas wohlhabender und solider als die Ungarn. Die ganze Beziehung zwischen der ungarischen und deutschen Kultur ist ein Thema, das nicht richtig diskutiert wird. Es wird eine Art Taschenlüge betrieben, finde ich. Weil nämlich noch bis Anfang des 20. Jahrhunderts war die städtische Kultur deutsch geprägt. Dann kam im 19. Jahrhundert überall die Welle des Nationalismus, eine Art neue Religion. Massenhaft haben sich die Deutschen modernisiert. Drei Viertel von der ungarischen Literatur im 19. Jahrhundert und Anfang des 20. Jahrhunderts waren deutsch. Ebenso die städtische Bevölkerung, wenn nicht nur Deutsche waren, sondern Juden, die aber deutschsprachige Kultur hatten. Und dann kam der Rest, das war die ungarische Kultur und die ungarische Bevölkerung. Durch den Zweiten Weltkrieg und danach, was alles kam, wurde besonders auf dem Lande diese Bürgertum vernichtet oder vertrieben. Und dadurch ist die ungarische Provinz, so wie es ist, eine große Lücke zwischen Budapest und alles, was ansonsten noch im Land gibt. Der Historiker Christian Ungvári ist 56 Jahre alt und in breiter Öffentlichkeit viel beachtet, weil er sich nicht scheut, in brisanten aktuellen Fragen mutig Stellung zu beziehen. Er wehrt sich gegen alle Versuche, Geschichte und Begriffe populistisch zu missbrauchen. Parteipolitisch ist er nicht gebunden, dafür umso leidenschaftlicher der Wahrheit verpflichtet. Er schreibt Bücher zur Geschichte des 20. Jahrhunderts, produziert eigene Podcasts, ist Dauergast in Gesprächsrunden und hat zum rettenden Ausgleich einen Weinberg bei Tokaj. Was die aktuelle politische Lage in Ungarn anbetrifft, ist Ungvári davon überzeugt, dass Deutschland und die EU mit in der Verantwortung stehen. Schließlich finanzierte sich das Orbán-Regime durch die Zuwendungen aus den europäischen sozusagen Töpfen. Das machte jedes Jahr zwischen 3 und 5% des ungarischen Bruttosozialproduktes aus. Sicherlich ist dieses Versagen nicht so einfach zu orten, weil das Abbau des Rechtsstaates war ja ein langer Prozess. Es waren immer nur kleine Schritte und so gesehen war das nicht auffallend. Ich denke, einerseits hätte man natürlich bestimmte Sachen doch mehr ernst nehmen müssen. Es ist ja nicht so schwarz-weiß, dass Deutschland einerseits hier als Garant des Rechtsstaates und andererseits Ungarn als ein sozusagen Untergraber des Rechtsstaates ist. Deutschland und Ungarn gruben den Rechtsstaat gemeinsam ja unter. Wenn in Deutschland in einem Aufsatz publiziert werden kann, dass ausschließlich Deutschland den ganzen Verantwortung für den Holocaust und für den Zweiten Weltkrieg träge und die Unterzeichner dieser Aussage einmal ein amtierender Außenminister und zum Zweiten der Direktor eines historischen Instituts sind, dann mag das alles sehr schön und brav klingen, man soll für alles verantwortlich sein, aber um Gottes Willen. Es ging ja hier darum, irgendwie doch auf eine bestimmte Art und Weise eine singuläre Rolle anzunehmen, was anderen aber Schaden verursacht einerseits. Nämlich, wenn nur Deutschland verantwortlich ist, dann hat Viktor Orbán ja vollkommen recht, wenn er sagt, Ungarn wollte gar nicht im Zweiten Weltkrieg teilnehmen, was ja nicht zutrifft. Und zum anderen, wenn Deutschland alleine verantwortlich ist, dann sollte Deutschland auch alleine alle Kriegsschäden bezahlen. Das wollen die Herren aber wiederum nicht. Und das heißt, auch in Deutschland nehmen Politiker und Wissenschaftler daran teil, Geschichte zu vergewaltigen, um aktualpolitische Ziele zu erreichen. Mhm. Das Orbán-Regime ist nicht in einer Demokratie transferierbar. Das heißt, sie darf eigentlich nicht erlauben, dass sie abgewehrt wird. Andererseits, ich kann nur Präsident Trump zitieren, you have no cards. Ich glaube auch, Viktor Orbán hat langsam keine Karten mehr. Insofern geht dieses System der Ende zu. Und dieses Ende ist eigentlich noch wichtiger, wie das Systemwechsel 89-90 war. Nämlich 89-90 hat man das System so transformieren können, dass das konsensual war. Die frühere Unterdrücker haben das selbst abgebaut bzw. ließen es durch andere abbauen. Und dadurch ist eigentlich viel weniger an Erschütterungen passiert. Wenn Fidesz sein System zusammenstürzt, wird es nur auf eine radikale Art und Weise gehen. Das heißt, diese frühere Elite wird sich nicht umtransferieren können, wie 1989-90 das möglich war. Sein Land wegen der politischen Missstände zu verlassen, die sich seiner Auffassung nach nicht so schnell ändern werden, kommt für Ungvári indes nicht in Frage. Sicherlich ist es für mich wichtig, dass ich bin im Ungarn Krisztián Ungvári und in Deutschland wäre ich ein Migrant sozusagen. Obwohl ich mir sehr gut vorstellen kann, auch dort irgendwas erreichen zu können. Paul Landwehr hat ja auch geschafft, in Österreich ein namhafter Intellektueller zu sein. Es gibt schon Beispiele, dass jemand das schafft. Es ist aber nicht einfach. Und ich habe auch meine Verwandtschaft hier und mein Weinberg. Und ich kann diesen Weinberg nicht hier lassen. Ungarn ist ein sehr musikalisches Volk und das hat ganz einfache Gründe, weil es ist ein kleines Land und oft waren starke Kontakte mit verschiedenen Nachbarn. Zum Beispiel Wien ist nicht zu weit und der ganze Wiener Stil ist in Ungarn noch im Blut der Musiker. Aber genauso im Blut ist die Folklore vom Balkan, die bulgarischen Rhythmen, die serbischen Klänge, also alles Mögliche von den Nachbarländern. Als Drittes würde ich erwähnen, zum Beispiel viele Violinisten, die haben von russischen Lehrern gelernt und diese große russische Geigenkultur ist nach Ungarn gekommen. Und als Viertes würde ich erwähnen, dass eine große Roma- oder Zigeunerminderheit in Ungarn wohnt, vor allem viele Musiker. Und die Zigeunermusik ist etwas, was Liszt und Brahms inspiriert hat. Und alle Musiker haben irgendwas aufgegriffen von dieser Kultur. Und diese vielen Einflüsse haben eine Mischkultur erzeugt, eine ganz reiche Verankerung in den Wurzeln der Musik. Und das macht die ungarischen Musiker besonders. Iván Fischer, der Dirigent und Komponist, Jahre 1951, gehört mit seinem 1983 gegründeten Festival Orchestra Budapest zu den prominentesten Exporteuren klassischer Musik aus Ungarn. Für ihn ist Musik immer auch ein Medium der Verständigung unter den Völkern. Er ist ein entschiedener Gegner von Ausgrenzung und Hass. Mit der Qualität seiner Musik sorgt er national wie international für wunderbare Begegnungen. Besonders überzeugend in Zeiten, die auch Kulturen in fatale Konflikte treiben. Fischer vermeidet politische Fixierungen und ist gerade deshalb eine erstklassige politische Bereicherung der Welt. In der Musik findet sich die Seele Ungarns. Davon ist Fischer fest überzeugt. Auch im Bereich der musikalischen Bildung hat Ungarn eine besondere Tradition. In nahezu jedem Ort gibt es eine Musikschule, in jedem größeren sogar eine Musikhochschule. Was ich weiß, ist, dass das ungarische Publikum musikalisch gebildeter ist als in anderen Ländern. Und das haben wir vor allem Zoltán Kodály zu danken. Kodály war ein großer ungarischer Komponist, aber vor allem ein Musikpädagoge, der als seine Mission, seine Pflicht gesehen hat, dass er das ganze Volk musikalisch bilden muss. Er hat es durchgesetzt, dass seine Methode in Grundschulen, Mittelschulen, überall angewandt wurde, während den kommunistischen Jahren. Und das war großartig, weil ein ganzes Volk hat Musik, Noten lesen gelernt, sauber zu singen gelernt. Und das macht das ungarische Publikum besonders. Ich komme aus einer musikalischen Familie. Mein Vater war auch selber Gitarrist. Der 1957 geborene Ferenc Schnedberger ist mit seinem Gitarrenspiel der Inbegriff für hochklassigen Jazz. Sein Name steht darüber hinaus auch für die eindrucksvolle Leistung, Roma-Talente zu fördern und gesellschaftlich zu integrieren. Seine Musik begleitet uns durch die lange Nacht. Schnedberger probt mit seiner Gitarre vor einem Konzert. Wir treffen ihn kurz vor dem Auftritt. Ich habe natürlich von meinem Vater fast die wichtigste Sache schon gelernt, ganz früher. Und dann, als ich 13 oder 14 war, habe ich die Musikschule besucht, damals in Ungarn, Nordungarn, das Schalgotarian, eine ganz normale Musikschule, wo ich mit einer wunderbaren Lehrer getroffen. Also er war eigentlich kein Gitarrist. Vielleicht das war mein Glück. Er war ein guter Lehrer. Er war ein unglaublicher Mensch. Er könnte mit Kindern so schön umgehen. Also ich glaube, er hat damals schon mich richtig abgecheckt. Ich könnte keine klassische Musik nur damals. Ich wusste nicht, dass es eine spanische Gitarrentechnik oder so, diese Art von Gitarre. Ich habe einen Jazzgitarre besucht und dann später, 6 Monate später, habe ich ein klassische Gitarre gekauft und habe ich da studiert. Ich habe wirklich verliebt die Musik von Johann Sebastian Bach. Aufgewachsen ist Schnedberger in einer Roma- und Sinti-Familie. Ich war damals so 7 Kinder, mein Vater, meine Mutter und meine Großmutter. Und wir haben eine ganz kleine Wohnung gehabt, also 1,5 Zimmer, nicht mal 50 Quadratmeter. Das war eine Katastrophe, aber in der Zeit viele Roma-Familien so gelebt. Und wir haben später eine größere Wohnung gekriegt. Mein Vater war Sinti. Und meine Mutter war eine halbe Roma und halbe Nicht-Roma. Also wir sind so richtig gemischt. Ich habe viel gespielt in diesem kleinen Dorf. Ich habe viel gemacht mit meinem Vater. Mein Vater hat so eine Bar gespielt, wie ein Restaurant. Und da habe ich unglaublich viel gelernt. Ich glaube, das ist die beste Schule, was man vorstellen kann. Also, er hat gar nichts gezeigt. Ich habe etwas gefragt und er hat nur gesagt, mach mal deine Ohren auf. Und das natürlich war ganz normal, ne? In so einer Roma-Familie. Und dann später, als ich, weiß nicht, wie alt war ich, dann habe ich besucht in Budapest, die Konservatorium. Ja. Es war eigentlich eine schwierige Zeit, weil es ist eigentlich nicht so weit vom Schalgotarian, vielleicht 120 Kilometer. Aber für mich war eine lange Reise und war schwierig, da zu leben. Aber ich habe viel, also mit guten Leuten getroffen und sie haben viel geholfen. Und wenn jemand mit klassischer Gitarre studiert, dann kann man nicht so einfach so weggehen. Es ist einfach da. Also Bach-Musik hilft unglaublich viel bei der Improvisation. Und auch bei dem, die ganze Methode. Ich glaube, das verstehen die Musik. Also dass wir spielen, das ist noch nicht alles. Das muss man auch verstehen. Und es gibt nicht nur Noten, das gibt innen etwas ganz anderes. Ja. Schnedberger war schon vor 89 in Westdeutschland. Er durfte als Musiker reisen. Von der Wende war noch, ja. Und in der Zeit waren noch viele Leute, die sind einfach weggegangen aus Ungarn. Ne? Natürlich als Musiker. Ich habe schon die Möglichkeit gehabt, im Ausland zu spielen. Und ich habe schon gesehen, das ist so eine unglaubliche Kultur. Ich meine, damals in West-Berlin war unfassbar. Habe ich ein Festival gespielt, der Jazz in July, und war ich wirklich verliebt in der Stadt, weil es war so Multikulti. Das mich wirklich fasziniert. Damals war ein Restaurant, war nur Brasilianer da, und alle spielt natürlich Musik, Gitarre war immer noch da. Ich habe mir gedacht, okay, dann muss ich mal mit meiner Frau sprechen und dann Ungarn verlassen und dann kommen wir noch nach Berlin. Ferenc Schnedberger hat aber noch eine Wohnung in Budapest und lobt, ebenso wie Ivan Fischer, die musikalische Ausbildung in Ungarn. Die Musik, also klassische Musik, die Ausbildung als Kind in der Schule lernt, das kann man nicht vergleichen in Deutschland. Also in Ungarn war es unglaublich hoher Level. Und das ist immer noch. Die Musik spielt eine ganz, ganz große Rolle. In Ungarn. Das muss eigentlich in der ganzen Welt, weil es ist so stark, politisch auch und auch seelisch. Um musikalisch talentierten Kindern aus sozial benachteiligten Familien die Chance auf eine Musikerkarriere zu ermöglichen, hat Ferenc Schnedberger 2011 eine Musikschule gegründet, unweit des Balaton, auf dem Land. Und da haben wir eine Schule aufgebaut. Es ist so, sag mal, das ist schon wie eine Art vom Kollegium. Wunderschön, weil es ist vom Dorf runtergehen und dann gibt es nicht mehr nur Wald. Und die Kids können den ganzen Tag üben und lernen und so. Und sie wohnen da. Und wir haben das so gemacht, dass in Ungarn, wenn die Schulferien anfangen, dann kommen sie zu uns. Für mich war der Anfang auch so schwer. Und habe ich mir mal damals schon gedacht, das wäre schön, eine Schule für Roma. So für Kids, nicht nur für Roma. Es gibt viele, die haben einfach die Möglichkeit, Musikschule finanzieren. Das war ein Traum. Der Traum ist wahr. Und jetzt ist es 15 Jahre schon. Es läuft wunderbar. Aber die letzten 2-3 Jahre nicht mehr so, weil die Regierung hatte einfach die Unterstützung hat ein bisschen fast die Hälfte genommen. Ja. Etwa 80-90% der Kinder kommen aus Roma-Familien. Sie fangen in der Schule bei Null an und gehen mit Diplom. Wir machen jedes Jahr Ende Februar, Anfang März eine große Casting. Und ich stelle viele Kinder an. Und wenn die Kinder nicht kommen, es gibt Familien, sie haben kein Geld, Fahrkosten so, wir bezahlen das. Wenn sie nicht kommen kann, wir gehen dahin. Und ich finde immer 2-3 Kids, das ist wirklich interessant. Und dann kommen sie zu uns. Und sie sind überglücklich, ja. Weil es ist ein schöner Ort. Es gibt unglaublich viele Instrumente. Also sie kriegen auch Instrumente, Unterstützung. Viele gute Noten, Gitarrenseite, alles Mögliche. Und trotzdem gibt es weiterhin diskriminierende und rassistische Anfeindungen. Auch von Seiten der ungarischen Regierung, sagt Schnedberger. Es gibt immer noch natürlich diesen Rassismus, das ist überall. Die Menschen haben die Angst. Weiß ich nicht warum, aber. Und natürlich wird die letzte Zeit, was wir gehört haben vom Lazar, dem Minister, es ist furchtbar, ja. Der hat gesagt, dass wir haben keine Emigranten in Ungarn, aber wir haben die Roma und sie können auch die WC sauber machen. Ne? Sollte ich sagen, das ist schon richtig rassistisch. Ja. Deswegen habe ich auch gesehen, dass so viele Roma hatten. Die Demonstration war ganz groß und jeder hat etwas gesagt. Ich auch. Also das darf man nicht einfach so lassen, weil das stimmt nicht. Es wird schwierig in April, das sind die Wahlen. Aber ehrlich zu sagen, es wäre mal schön etwas Neues, etwas Frisches, etwas Junges, weißt du, so Starkes. Ungarn, es ist ein tolles Land. Im dritten Kapitel der langen Nacht vom anderen Ungarn geht es um den ungarisch-deutschen Kulturaustausch. Wie lebt es sich in beiden Ländern? Wie geht es der deutschen Minderheit in Ungarn? Diese war einstmals eine große Gruppe. Können Kultureinrichtungen wie das Collegium Hungaricum und das Goethe-Institut die einst engen Verbindungen aufrechterhalten? Und wie erlebt die junge Generation mit deutsch-ungarischen Eltern den Alltag in Ungarn im Vergleich zu Deutschland? In Berlin lebende Schriftstellerin, Journalistin und Moderatorin Bernadette Konrad hatte das Glück, für eine längere Zeit frei in Budapest arbeiten zu dürfen. Diese Erfahrung hat sie selbst so sehr bereichert, dass sie nun in Berlin mit einem Heimweh nach Budapest zu kämpfen hat. Ich war letztes Jahr mit einem Stipendium der Landes- und Gier-Stiftung ganze 4 Monate in Budapest, hatte also viel Zeit. Ich erinnere mich gut an den Anfang, weil es war tatsächlich mein erstes Mal in Budapest und ich war fast erschüttert von der Schönheit der Stadt, also von der reinen Schönheit, von der ich dachte, die liegt da, Budapest liegt da wie ein aufgeschlagenes Buch. Die Donau ist der Buchrücken und Buda und Pest sind die Seiten rechts und links. Das war schon mal ein guter Start und dann fängt man an, einen kleinen eigenen Alltag zu entwickeln und dieser Alltag spielte sich dann in Markthallen ab, in Buchhandlungen, Cafés, Kinos, Jazzclubs. Und überall fiel mir auf, dass es diese sehr vitalen, fröhlichen, jungen, aber nicht nur jungen Menschen gibt. Und meine Erfahrung war die meistens einer großen Herzlichkeit und Offenheit. Also ich empfand es als überhaupt nicht schwierig, in Kontakt zu kommen. Ich habe mich dann sogar für das Tanzhaas, den ungarischen Volkstanz, begeistert und wurde da auch immer freundlich mit hineingenommen, wenn ich mich da auf die Tanzfläche gewagt habe. Ich habe ja selbst Interviews geführt und auch Artikel geschrieben. Und da ist mir eine Position begegnet, die mich erst gewundert hat. Mir haben mehrfach Leute gesagt, naja, hier in Budapest, in Ungarn, sind wir 30 Jahre zurück, zum Beispiel hinter euch in Deutschland. Ich habe da viel drüber nachgedacht und selbst wenn es Hinsichten geben mag, in denen das vielleicht stimmt, die Sichtbarkeit der Frauen etwa im Literaturbetrieb, kann ich gar nicht ausreichend beurteilen. Aber es gibt etwas, wo diese vielleicht 30 Jahre zurück von unglaublichem Vorteil sind für die Stadt. Und Budapest hat mich zum Beispiel öfter erinnert an das Berlin der 80er und 90er, das ich sehr geliebt habe und dass das sehr viel interessantere Berlin war als heute. Eine relativ kleinteilige Stadt mit vielen kleinen Handwerksbetrieben, voller Antiquariate, kleinen Modelabels, kleinen Cafés. Dieses Berlin ist in weiten Teilen verschwunden. Wenn ich aber in Budapest einen Abend im Café verbringen will, im Harum Hollow oder im Bukta oder im Jedermann, dann kann ich da bis Mitternacht sitzen und kann lesen und schreiben. Das ist in Berlin so gut wie nicht mehr möglich. Das Leben der Bohème oder vielleicht auch einfach das kreative Leben kann in Budapest ganz wunderbar geführt werden. ja, in meiner Zeit wurde es dann langsam Frühling und dann habe ich mich auch nochmal verliebt in Margit Sieget, in die Margareteninsel, bin da ganz viel ins Schwimmbad, in die Schwimmbäder gegangen, habe die Stadt ganz viel zu Fuß erkundet und da fiel mir dann auch auf, wie die Bezirke, oft die kleinen Parks, die Beete, wie gut gepflegt mir die Stadt in vieler Hinsicht oft vorkam. Wie gesagt, im Vergleich zu Berlin schneidet sie da gut ab. Und ja, zuletzt konnte ich noch sagen, es ist ja so ungefähr ein Jahr vor den Wahlen gewesen, die ich da war. Ich bin also sicher 5-6 Mal in der Zeit in Demonstrationen reingelaufen, buchstäblich. Manchmal auch mitgelaufen. Ich habe die Brückenblockaden erlebt, die ja von Akos Hotasi im Wesentlichen organisiert waren und habe auch da eine große friedliche Souveränität erlebt. Es war ja gerade der Moment, wo die Pride verboten werden sollte. Und mich hat das sehr beeindruckt, auch auf der Pride selbst dann, bei der ich dabei war, wie eigentlich jenseits von Lärm und Wut eher ja in einer Art souveräner Heiterkeit da eine relativ große Bevölkerungsschicht oder eine gemischte Bevölkerungsschicht gezeigt hat, dass sie wirklich sich nach einem anderen Ungarn sehnt. Also nicht ein Ungarn, in dem eine Pride verboten wird und in dem sich eine korrupte Regierung bereichert, sondern dieses äußerst kreative Ungarn, das ich in der literarischen Szene und in Gesprächen mit Menschen erleben konnte. Auch die Sprache hat mich sehr angezogen. Also ganz entgegen meiner Erwartung habe ich begonnen, ein klein bisschen Ungarisch zu lernen, setze das jetzt auch fort. Und jetzt ein Jahr später gibt es durchaus ein für mich auch unerwartetes Heimweh. Heimweh ist das falsche Wort. Eine Sehnsucht, wieder dort zu sein und all das, was ich so ja wirklich bewegend erlebt habe, wiederzuerleben. Das Goethe-Institut in Budapest steht wie keine andere kulturelle Einrichtung für den Austausch zwischen Ungarn und Deutschland. Die politischen Spannungen, die es seit Jahren zwischen Ungarn und der EU gibt, gehen auch am Goethe-Institut nicht spurlos vorbei, sagt Miriam Bruns, die Leiterin. Das ist durchaus spürbar und natürlich auch in unserer Arbeit spürbar. Die deutsche Sprache, die einst die erste Fremdsprache in Ungarn war, muss sich heute mit neuen Argumenten gegen das übermächtige Englisch behaupten, sagt Bruns. Literatur und Kunst können auf Freiheit und Spielraum nicht verzichten. Im populistisch dominierten Ungarn braucht es Mut und Konfrontation, um sich dennoch frei zu präsentieren. Wir merken das natürlich auch, dass die Beziehung zwischen Deutschland und Ungarn, in den Beziehungen wir ja eben hier unterwegs sind, medial ein bisschen anderes Bild werfen, als wir das so im persönlichen Austausch finden. Wir stehen uns, wenn wir wirklich die Medienlandschaft anschauen, sehr kritisch gegenüber momentan. Und vielleicht tanzt Ungarn ein wenig aus der Reihe, so wird es aus deutscher Sicht gesehen, auch in den deutschen Medien. Aber was beim Goethe-Institut natürlich ein wichtiger Fokus ist, ist auch der Austausch auf persönlicher Ebene. Also zwischen einzelnen Künstlern und Künstlerinnen, die wir zusammenbringen. Und da muss ich sagen, inspiriert das eigentlich, dass man wirklich sagen kann, auf der persönlichen Austauschebene, lasst uns Gemeinsamkeiten finden und lasst uns schauen, wie wir zusammenarbeiten können, trotz widriger Umstände. Wie können wir einander helfen, unterstützen, aber wie können wir uns auch inspirieren durch gewisse äußere Gegebenheiten und wie tauschen wir uns da besser aus? Das passiert vor allem durch gemeinsame deutsch-ungarische Kulturprojekte. Was dieses Jahr sehr erfolgreich durchgeführt wurde, ist ein Theaterprojekt zwischen dem Örkény-Theater hier in Budapest und dem Theaterhaus Jena, bei dem zwei Werke aufgeführt wurden. Das eine ist Krasnohorkois herrscht. Und das andere ist Andrea Tompas Oft sterben wir nicht. Und diese beiden Werke wurden aufgeführt. Und üblicherweise hat man bei solchen Austauschszenarien mal einen Bühnenbildner, den man austauscht, oder mal einen Licht- oder Tontechniker. Und hier sind Schauspieler auf der Bühne gestanden in den jeweils anderen Ländern. Das Ganze ist zwei-, dreisprachig, wenn man die Untertitel und Übertitel noch bedenkt, gemacht worden. Es war ein faszinierendes Erlebnis zu sehen, wie man gemeinsam arbeitet. Wenn ich überlege, Mauerfall, Wiedervereinigung, damals auch so, gab es auch das Schlagwort Hoffnung für Freiheit und ähnliches und Aufbruch in die Demokratie, wenn man das so sehen möchte. Das haben wir als Thema gewählt im letzten Jahr, haben da viel mit Zeitzeugen zusammengearbeitet und haben eigentlich die Frage gestellt, wie steht es um die Freiheit? Und dann im übertragenen Sinne für unsere Arbeit natürlich, wie steht es um die Freiheit der Kunst? Wie steht es um die Meinungsfreiheit? Wie steht es um die Freiheit des Ausdrucks in den Medien, um die Pressefreiheit und so weiter. Und das bewegt uns natürlich schon. Freiheit der Kunst, Medienfreiheit sind große Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Und in dem Themenkomplex arbeiten wir weiter. Also das haben wir als Anlass genommen, diese 35 Jahre Mauerfall, haben dann das Thema uns überlegt, Partizipation. Denn was kann ich tun, um die Demokratie zu fördern, aber auch um die Medienkompetenz zu fördern und um auch die Künstler und Künstlerinnen zu unterstützen, die für die Freiheit der Kunst einstehen, insgesamt weltweit. Und da sind wir, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Jetzt sind wir eigentlich bei Partizipation oder Exit. Exit versus Partizipation. Denn je öfter und länger wir mit Kulturschaffenden auch sprechen, aber das Gleiche gilt aber auch für die Berufe der Deutschlehrer und Deutschlehrerinnen und so weiter. Aber je länger wir da im Gespräch sind, hören wir sehr oft Pläne von, vielleicht möchte ich doch auch das Land verlassen, vielleicht möchte ich doch auch irgendwas anderes machen. Oder alternativ dazu, wie kann ich mich einbringen? Wie kann meine Stimme gehört werden? Wie kann meine künstlerische Perspektive gesehen werden? Also eben diese Frage Exit versus Partizipation. Wo kann ich am besten mein künstlerisches Ideal erfüllen? Wir haben auch den Ansatz zu sagen, lasst uns mal probieren, diese Blasen, in denen wir uns heutzutage bewegen, ein bisschen aufzusprengen und zu schauen, ob wir uns irgendwie doch austauschen können mit einer andersdenkenden Seite. Das gestaltet sich zunehmend schwieriger, absolut schwieriger. In Diskursveranstaltungen versuchen wir das. Wir hatten Workshops dazu, Workshops auch zu kommunikativen Themen. Und wir arbeiten zum Beispiel in einem Projekt mit jungen Journalisten und Journalistinnen zusammen, wo wir deren Perspektive sehen wollen und schauen, wie können wir gemeinsam was gestalten. Aber ich stimme zu, das wird vielleicht eine andere Aufgabe. Wir werden gespannt schauen, wie wir dann im Frühjahr mit unseren Partnern zusammenarbeiten. Dass das alles andere als einfach ist, bestätigt Bogart Oshadoshi. Sie gehört zu den dienstältesten Mitarbeitern des Goethe-Institutes, zuständig für Kultur, vor allem für Film. Sie kennt das Schwanken der Möglichkeiten, gibt aber die eiserne Zuversicht nicht auf, dass trotz aller Widerstände immer wieder auch Großartiges gelingen kann. Früher hatten wir noch viel stärker mit öffentlichen, staatlichen Institutionen auch zusammengearbeitet. Und das hat sich leider in letzter Zeit verbröselt. Und wir arbeiten viel, viel stärker mit unabhängigen Künstlern, mit der Zivilgesellschaft, mit zivilgesellschaftlichen Akteuren zusammen. was ja auch viel spannender ist in bestimmter Hinsicht. Aber manchmal würde es schon fehlen, dass man zum Beispiel eine große Veranstaltung mit dem Ungarischen Literaturmuseum und Literaturarchiv gemeinsam machen könnte. Das wäre schön, aber das ist eher untypisch. Wir sind in der Krisensituation auf vielen Leveln. Und dann ist die Frage, wo steht die Kultur? Und ich glaube eigentlich, die Kultur kann eine viel größere Rolle spielen, nur ist sie medial momentan auch beiseite gedrängt, finanziell auch, aber medial eben auch nicht so im Fokus, wie sie sein könnte, um eigentlich als verbindendes Element zu gelten. Das fehlt, glaube ich, auch ein bisschen. Vor 6-7 Jahren ungefähr das letzte Mal im ungarischen öffentlichen Radio, um kurz über das Filmfestival sprechen zu dürfen. Seitdem gar nicht mehr. Und wir bekommen aber keine Anfrage oder keine Möglichkeit, uns vorstellen zu können. Das Goethe-Institut lässt sich aber nicht unterkriegen. Miriam Bruns freut sich jetzt erst einmal auf die neuen Räumlichkeiten im 6. Bezirk, die das Goethe-Institut in diesem Frühjahr beziehen wird, unweit der Prachtstraße Ondrasi, wo das Goethe-Institut schon vor 20 Jahren seinen Platz hatte. Viele Kulturinstitutionen sind in der Nähe. Wir schauen einfach mal, was wir daraus machen können. Ich glaube, das wird ein sehr schöner Auftakt ins neue Jahr dann. Das Pendant des Goethe-Instituts in Budapest ist das Collegium Hungaricum, die kulturelle Auslandsvertretung Ungarns in Deutschlands Hauptstadt. Es befindet sich im Herzen von Berlin. Die Leiterin Marta Notch lehrte 10 Jahre lang Germanistik in Budapest, war dann von 2006 bis 2018 zuständig für Kultur im Goethe-Institut Budapest. Bevor sie im Oktober 2018 nach Berlin ging, um seitdem dort das Collegium Hungaricum zu leiten. Das war und ist wahrhaftig nicht leicht, denn Ungarn hat sich in der Europäischen Union immer tiefer verweigert und isoliert. Das Institut jedoch lebt davon, sich kulturpolitisch zu öffnen und zu verbinden. Das Collegium Hungaricum Berlin befindet sich hier eigentlich mit kleineren, größeren Unterbrechungen seit 1926. Das Institut wurde nämlich 1924 gegründet als Wissenschaftskolleg. Also damals war der Zweck, für junge Wissenschaftler und Forscher zu ermöglichen, dass sie in Deutschland, in Berlin vor allem, wo damals eben in Dahlem ein modernes Wissenschaftsgebiet entwickelt wurde, dass sie hier mit hiesigen Kollegen zusammenarbeiten, forschen, lernen. Also es war damals sehr modern gedacht und auch gemacht. Naja, es gibt sicherlich einfachere und es gibt schwierigere Zeiten. Also wenn wir zurückschauen, was nach der Wende passiert ist, dann war natürlich alles perfekt, nicht? Also dann war Ungarn das beste Land, alles, was aus Ungarn kam, war auch gut und so. Jetzt ist es halt eben anders. Und ich denke, unsere Arbeit kann dann richtig gut funktionieren, wenn man offen genug ist, wenn man wirklich in alle möglichen Richtungen guckt und wenn man schaut, wo das Gemeinsame ist. Weil das ist halt eben auch unsere Aufgabe als Kulturinstitution, dass wir halt mit den Mitteln der Soft Diplomacy versuchen, auch in Zeiten etwas zu erreichen, wo halt eben Diplomatie und Politik miteinander nicht so wirklich gut kann. Und was mich sehr freut, dass es wirklich funktioniert. Also wenn man eben drauf guckt, was wir gemeinsam machen können in diesen Zeiten, was wirklich relevant ist und was dann auch nachhaltig ist, das geht dann. Und das ist das Spannende. Also manchmal sage ich auch, na gut, also vor 20 Jahren war diese Arbeit sicherlich, naja, leichter, aber vielleicht auch langweilig. Jetzt muss man einfach, ja, viel mehr können vielleicht oder viel mehr reden, viel mehr miteinander sprechen, was wichtig ist. Und das habe ich eigentlich auch im Goethe-Institut gelernt. Vor ein paar Tagen fand im Haus die deutsche Buchpremiere von Andras Wischkis Roman Die Aussiedlung statt. Der Roman erzählt die Geschichte der Vertreibung einer ungarischen Familie aus Rumänien nach dem Zweiten Weltkrieg. Einstmals gehörte das Gebiet zu Ungarn. Das ist für uns natürlich auch, außerdem, dass es wirklich großartige Literatur ist, auch deshalb interessant und vielleicht auch für das deutsche Publikum oder überhaupt, weil er als ungarischer, als Ungarn schreibender und sprechender Autor aus Rumänien, aus Siebenbürgen, über eine Epoche schreibt, über ein Zeitalter, das natürlich schon im heutigen Rumänien stattfand und eben auch historisch mit Rumänien verbunden ist. Was mich wahnsinnig überrascht, in vielen Besprechungen erscheint er Andras Wischki, der rumänische Schriftsteller. Und das ist für mich deshalb bezeichnend, weil wenn jemand das Buch gelesen hat, dann muss man einfach wissen, dass er kein Rumäner ist, auch wenn er in Rumänien lebt. Und natürlich ist er rumänischer Staatsbürger auch und wie auch immer. Aber dass man das dermaßen nicht versteht, wie jemand dann eben Ungar sein kann, wenn er doch in Rumänien und diese Geschichte beschreibt, also das wundert mich. Auch aus diesem Grund finden im Ungarikum viele Veranstaltungen statt mit Künstlern aus den Nachbarstaaten Ungarns. Ein Austausch, der nicht selten in deutscher Sprache stattfindet. Das Ungarikum als verbindender Ort. Da machen wir auch immer wieder so kleinere Projekte dazu. Ehrlich ist das natürlich mit der Slowakei, also Slowakei und Ungarn. Und da gibt's auch so jüngere Initiativen, also Künstler, Intellektuelle, die eben in diesem Grenzbereich zusammenarbeiten, obwohl, ja, wenn man heute auf die Weltkarte guckt, dann sehen die alle aus als voneinander getrennte Länder, aber da im Grenzbereich gibt es so viel Gemeinsames und für die jungen Menschen ist das wieder interessant. Also das ist spannend, aber das ist hier zu erklären oder so zu zeigen, dass es hier sowohl interessant als auch relevant ist, das ist schon schwierig. Da arbeiten wir auch immer wieder zusammen mit den anderen ausländischen Kulturinstituten, also mit dem slowakischen und mit dem rumänischen, slowenischen, polnischen. Und das ist auch so ein spannender Teil unserer Arbeit, wie wir hier in Berlin gemeinsame Projekte machen können. Welche Themen sind in allen diesen Ländern interessant? Wie die gemeinsam bespielt werden können? In welchen Sparten eben. Also wir machen dann immer wieder was zusammen im Bereich Design zum Beispiel, Musik. Das funktioniert alles sehr gut. Heute Abend ist Ferenc Schnittberger dann auf der Bühne. Am Abend findet im Ungarikum ein Konzert von Ferenc Schnittberger statt. Der in Berlin und Budapest lebende Gitarrist hat einige seiner Schülerinnen und Schüler mitgebracht. Auf der Bühne begrüßen. Es ist uns eine große Freude, dass er heute hier ist. Marta Notch begrüßt das Publikum und die Musiker. Thank you. Wie blickt die junge Generation auf Ungarn? In einem Gespräch mit Wilhelm Droste erzählen vier junge Leute, Florentine, Agnes, Lydia und Mika, die in Deutschland leben, aber alle auch ungarische familiäre Wurzeln haben, wie sie sich zwischen Abitur und Studium ein Jahr lang die Freiheit nahmen, ihr Ungarisch zu verbessern und in das Budapester Leben einzusteigen. Sie sind sich ihrer Ausnahmestellung als gut versorgte Gäste auf Zeit bewusst. Doch es ist ihnen geglückt, sich zu integrieren. Aus lauter Entdeckungen wird mehr, vielleicht sogar ein entscheidender Lebensweg. Das Ungarische bleibt nicht mehr nur Familiengeschichte, es wird zu einem Element ihrer Gegenwart und Zukunft. Ich glaube, wir hatten alle so biografische Gründe, herzukommen. Also es war auf jeden Fall bei mir sehr stark so und ich hatte an sich keine große Erwartung, auch keine Vorstellung, weil ich nie länger hier Zeit verbracht hatte. Und das war auch eher das, was mich hergetrieben hat, dass es noch nicht so besetzt war, diese Idee von Budapest. Ich glaube, es ist wichtig zu sagen, dass wir alle halb Ungarn sind. Also es sind die biografischen Gründe. Ja. Ich glaube, also einerseits auch Studium, aber das war nebensächlich und ich lebe auch immer noch hier. Ich glaube, ich wollte einfach besser verstehen, woher ich komme und was ungarisch sein bedeutet für mich. Also Budapest war schon immer sehr nah, weil ich in der Kindheit auch hier war, viel und auch eine Zeit lang gelebt habe im Kindergarten und halt mehrfach im Jahr immer da war. Was so eine Identitätssuche angeht, würde ich sagen, ich hatte auch wenig Erwartungshaltung. Ich wusste aber, dass das ein großer Grund war, der mich hierher gelockt hat, irgendwie meine ungarische Identität zu stärken und zu entdecken, was es überhaupt bedeutet, sich so ungarisch zu fühlen. Auch mit der Frage, so darf ich mich ungarisch fühlen? Ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen und meine Zeit, die ich in Ungarn vorher verbracht habe, war immer nur auf dem Dorf in Ungarn. Was man ja auch so hervorheben muss, ist, dass das was sehr anderes ist als jetzt Budapest als Stadt. Bei mir ist das eigentlich sehr ähnlich. Es war sehr spontan und größtenteils aus Neugier, dass ich hergekommen bin. Und hatte keine richtigen Vorstellungen. Mein Ungarn hat aus meiner Großmutter bestanden und aus dem Essen und aus dem Hund und aus dem Haus auf dem Land. Und Budapest war eigentlich bisher immer nur der Anreiseort und Abreiseort. Und dann hier mal richtig anzukommen und sich darauf einzulassen und sich das anzuschauen und herauszufinden, was das überhaupt für mich ist, mein Ungarn, mein Budapest. Also durch das Halb-Ungarn-Sein ist der Anteil vom Ungarischen ja genauso groß wie vom Deutschen. Und dadurch, dass das irgendwie so wenig besetzt war für mich und ich das nicht wirklich kannte, außer dieses Landerlebnis, war das auf jeden Fall sehr wichtig. Ich glaube, diese Erwartungshaltung wird ja auch gerade geprägt dadurch, dass man weiß, es ist vielleicht in Europa zurzeit das diktatorischste Land. Und man weiß, man stößt auf Illiberalität. Und inwiefern war das auch tatsächlich so etwas, was ihr hier erlebt habt, dass ihr das merkt? Und inwiefern war es so, dass es ihr vielleicht genau nicht gemerkt habt? Ihr wart vorwiegend dann in Budapest und Budapest ist nicht Ungarn. Vielleicht auch die beiden Fragen. Also habt ihr dieses eingeschränkte Freiheitsgefühl gemerkt? Und zweitens Budapest und Ungarn. Also ich würde sagen, weil wir selber irgendwie auch als so, keine Ahnung, zum Beispiel weiße Menschen oder so jetzt nicht so unbedingt direkt vielleicht betroffen sind von zum Beispiel Alltagsrassismus oder so, den ich aber schon viel auch miterlebt habe. Und das waren schon sehr prägende Erlebnisse, weil die zufällig sich auch irgendwie gehäuft haben, so an den Anfang meiner Zeit hier. Natürlich findet man das auch in Deutschland, aber irgendwie das hat mich schon sehr zum Nachdenken gebracht und insgesamt hat mich das schon sehr politisiert, so mein Jahr hier in Budapest zu leben. Und natürlich auch dieser Vergleich vom Dorfleben, gerade weil ich nur das kannte, so als Kontrast zu Budapest, dass man da schon nochmal mehr seine Räume auch finden kann, wo man sich dann irgendwie mit Menschen umgibt, die irgendwie so Gleichgesinnte sind oder mit denen auf eine andere Art und Weise ein Austausch möglich ist. Was ich vorher wirklich nicht kannte, fand ich sehr bereichernd. Und auch mit so jungen Menschen zu reden, die hier aufgewachsen sind. Meine Erfahrungswerte von jungen Menschen waren nur die, die ich mitbekomme von meinen Cousinen und Cousins, die aber auch sehr auf dem Dorf groß geworden sind. Also gerade der Austausch mit UngarInnen, die irgendwie hier leben und da so die Räume zu suchen und so gemeinsam die so zu füllen. Ja. Ich wollte gerade sagen, wenn man als Touristin hierher kommt, kann man sich perfekt in Budapest aufhalten und wird keinen Aufenthalt in einem illiberalen Land haben und kann das eigentlich komplett wegignorieren. Erst in dem Austausch mit UngarInnen merkt man eigentlich, wie sehr das den Alltag bestimmt und auch beschäftigt. Komplett. Es ist ja auch voll wichtig zu betonen, dass wir halt überhaupt nicht von der ungarischen Ökonomie abhängig sind, als jetzt wir, die jetzt irgendwie nach dem Abitur für ein Jahr hergekommen sind. Ich glaube auch, je länger man hier lebt, desto eher verschiebt sich das auch nochmal. Aber natürlich waren wir sehr nah dran und trotzdem war da so eine sehr starke, unüberwindbare Distanz, was so auch so ein gewisser Schutz ist vor, ich weiß nicht, diesen Eingriffen des Regimes, denen wir einfach nie ausgesetzt waren. Und auch so ganz grundsätzliche Sachen wie Gesundheitssystem, also mir ist jedenfalls bisher noch nichts Schlimmes passiert. Ja. Und ich kann mir das auch leisten, wenn ich irgendwie zum Arzt muss. Weil, und deswegen sind wir auf jeden Fall in einer anderen Situation als viele Ungarn. Aber ich würde sagen, ich habe es auch selten aktiv gemerkt, eher halt in Gesprächen mit Menschen. Oder als ich dann zum Beispiel in so einem linken Zentrum mich ehrenamtlich engagiert habe, da dann halt gemerkt habe, was der Ort, was für Schwierigkeiten der hat und wie der jetzt auch zumachen muss, was es da für Probleme gibt. Aber so am eigenen Leib habe ich eben, glaube ich, auch aus einer privilegierten Situation heraus wenig gemerkt, eher eben durch Gespräche oder auch die Frustration, die irgendwie ein bisschen allgegenwärtig ist, glaube ich, mit der Politik. Da hast du immer so erzählt, wie diese Frustration, die so grundlegend ist, eigentlich zusammenschweißend ist, wie zum Beispiel jetzt bei Aurora, bei diesem Kulturinstitut. Also dass es viel so einen grundlegenderen Konsens für Aktivismus gibt, wohingegen der in Deutschland viel zersplitterterer ist. Auf jeden Fall, ja. Ja. Ja, also ich glaube, dieses generelle Linkssein oder irgendwo auf soziale Ungerechtigkeit oder sowas zu thematisieren, ist hier, glaube ich, viel willkommener als zum Beispiel in Berlin oder Hamburg, weil da, also hier kämpfen alle erstmal für das gleiche Ziel und gegen den gleichen Feind und das ist dann viel zusammenschweißender, wie du sagst, als jetzt zum Beispiel in Deutschland. Stiftet, glaube ich, auch eine andere Form von Geselligkeit, oder? Auf jeden Fall. Also ich habe das Gefühl, die Arten von Freundschaft und Club und ein bisschen so fast auch Untergrundtätigkeit, das hat hier alles auch noch eine schärfere Dimension. Ja, und weil eben auch sehr viel, glaube ich, also zum Beispiel irgendwie Queerness oder generell so, wenn man sich mit solchen Themen beschäftigt, wird man einfach in den Untergrund gedrängt. Und deswegen passiert sehr viel so in nicht- oder halboffiziellen Räumen. Also wenn man jetzt auch an Club denkt oder sowas, gibt es eben sehr viele, was auch nochmal wegen dem Partytourismus ist, der hier ist, den man so ein bisschen aus dem Weg gehen will, gibt es eben sehr viel im Untergrund. Und ich glaube, da blüht halt aber die Kultur schon auch sehr auf. Also jetzt zum Beispiel die Clubkultur. Aber es macht natürlich auch sehr viele schwieriger, weil man eben kein Geld hat, keine Mietverträge oder keine Räume oder keine Sicherheit. Und deswegen, das ist natürlich aber auch manchmal ein romantischer Untergrund ist. Ne? Also gerade aus der Armut, aus dem Mangel, aus dem Verbot, da kriegt das Ganze eine Schärfe, wo man plötzlich merkt, das eigene Herz schlägt schneller und intensiver. Aber auf der anderen Seite, jetzt haben wir über Aurora geredet, dass Aurora jetzt nach 11 Jahren zumacht, ist halt auch eine Riesenniederlage. Und das ist halt, aber vielleicht macht es im 12. Jahr an einer anderen Stelle auf und jetzt erst recht. Also mein Lieblingswort ist megisch, megisch. Das ist ein Land, dennoch, man kann alles Mögliche nicht. Und dennoch gibt es diese Möglichkeit, die dann plötzlich sogar vielleicht radikaler und einem näher ans Herz geht. Ich habe das Gefühl, das macht den Aktivismus nicht radikaler in Ungarn. Das macht ihn eher schwächer auf eine Art und Weise. Das, was du beschrieben hast, dass man erstmal diesen gemeinsamen Feind hat und das Linkssein erstmal definiert, macht ihn auf jeden Fall weniger radikal, als dass man sich spezifisch auf Probleme stürzen kann, sondern erstmal so einen grundlegenden Feind bekämpfen muss. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es ein Katalysator ist. Also es ist schon so, wenn ich mich in Freundesgruppen bewege, fällt es auf, wie oft am Abend die Diskussion in der politischen Diskussion endet. Also gerade wenn wir von außen mit der deutschen Perspektive kommen, findet dann doch oft relativ schnell dieser Vergleich statt. Aber wie oft man in so politischen Diskussionen landet, ist mir schon aufgefallen. Das glaube ich aber auch ein bisschen die Kreise sind, in denen wir sind. Und also ich habe auch sehr oft so sehr große so Lethargie gespürt, dass Leute einfach überhaupt keine Lust haben, über Politik zu reden, weil Wahl über Wahl nach Wahl hat man immer die Hoffnung und dann wird doch wieder Fidesz gewählt. Also ich habe das Gefühl, irgendwo ist diese Müdigkeit auch vererbt. Also ich kenne das auch von meiner Oma und meiner Mutter, die irgendwie Clubradio hören und schimpfen und dass es eigentlich keine Hoffnung gibt, obwohl es schon irgendwo Hoffnung gibt, aber die ist auf jeden Fall eingeschränkt. Also so wie ich das wahrgenommen habe. Und auch so die Kapazität für die Hoffnung. Also man muss ja bedenken, dass gerade so ökonomisch gesehen die Leute ja so in so schwierigen Situationen sind einfach. Also die Möglichkeit zu gehen, ja, sich zu organisieren, in linke Räume zu gehen, als jetzt unser Beispiel, dafür musst du auch die Kapazität haben. Also nicht nur die innere Kraft und Energie dafür aufzubringen, sondern auch einfach die zeitlichen Kapazitäten und Möglichkeiten. Und ich kann es auch total verstehen, wenn jemand in Ungarn einfach sagt, so, ich habe nicht die Kraft dafür, aber auch nicht einfach die Möglichkeiten, dahin zu gehen. Das ist dann nochmal eine ganz andere Konversation, wenn man auf dem Land führt. Also wie findet man da überhaupt Gleichgesinnte und Menschen, die Lust haben, sich auf diese Art und Weise auszutauschen? Was ich nur sehe auf dem Land, das Dorf, wo meine Familie lebt, ist ein Fidesz-Dorf. Und da werden die Straßen schick gemacht, die Häuser, der Bahnhof ist viel zu groß. Also es wird, die kriegen super, super viel Geld. So ein kleines Dorf, nur weil die wählen. Und daneben ist eine größere Stadt. Und das ist keine Fidesz-Stadt. Und dort sind Löcher in der Straße, die werden nicht repariert. Die Häuser sind teilweise super marode und keiner kümmert sich drum. Und die Leute werden eigentlich da irgendwie reingedrängt. Und ich habe viel mitbekommen, dass sich darüber beschwert wurde. Aber letztendlich wird nachgegeben, weil einem ist ja in dem Moment klar, ich bleibe hier wohnen, ich habe hier mein Haus, ich will hier meine Straßen schön haben und das erreiche ich nur, indem ich Fidesz wähle. Also der Wille ist hier zum Beispiel gar nicht erst da, weil man da auch gar nicht das Gefühl hat, dass wenn ich wollen würde, könnte ich. Das ist da irgendwie sehr eingeschränkt, habe ich das Gefühl. Sonst noch jemand so richtige Provinz? Also deine Provinz ist ganz nah bei Budapest und trotzdem ja. Provinz, Libia? Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Also meine Großeltern sind politisch sehr ambitioniert und organisiert. Und trotzdem merkt man da irgendwie, dass es alles sehr so stockend vorangeht und schwierig ist. Natürlich gibt es jetzt so mit Modjoch Peter und der Tisza-Partei so eine neue Hoffnung. Mit den Wahlen wird man, glaube ich, sehr stark sehen, in welche Richtung so viele Dinge noch mal kippen werden. Also man spürt schon extrem, dass es die große Hoffnung ist für viele junge Menschen, die auch trotzdem politisch überhaupt nicht übereinstimmen mit der Programmatik von der Partei. Aber es eher darum geht, eben gegen Fidesz zu wählen, anstatt für Tisza. Also das ist auf jeden Fall mein Empfinden, was ich hier habe. Und das ist irgendwie so die einzige Hoffnung, die irgendwie gerade bleibt. Und ich bin auch sehr gespannt, wie sich das dann entwickelt wird, sollte Fidesz nicht abgewählt werden dann im April. Also ich kann mir vorstellen, dass es für viele junge Leute in Ungarn nochmal so die letzte Entscheidung ist, wirklich ins Ausland zu gehen oder es zumindest versuchen. Ich glaube, da wird es eine Riesenwelle geben. Also ich habe auch mit vielen Menschen gesprochen, die gesagt haben, okay, nach der Wahl werde ich schauen, ob ich wegziehe oder nicht. Kommt alle aus großen Städten. Bonn ist nicht ganz so groß. Mhm. Hamburg ist nicht ganz so groß. Berlin, ihr beiden, Florentine und Agnes, ihr kommt aus Berlin. Hat euch im Vergleich, also zu den Städten, wo ihr herkommt, habt euch da irgendwas überrascht, dass es eine andere Form von städtischer Kultur und städtischem Leben hier gibt, als das, was ihr aus Hamburg oder Berlin oder Bonn kanntet? Also ich finde, die Stadt ist viel intimer, einfach weil sie viel kleiner ist. Also dazu muss man ja auch sagen, wir hatten hier jetzt nicht so viel zu tun. Deswegen hatten wir auch super viel Zeit, uns alles anzuschauen. Und wir sind in jedes Café rein, in jedes Kino, haben uns angeschaut, worauf wir Lust haben, was wir cool finden, was wir eher nicht so cool finden. Und das wäre ja in so einer Stadt wie Berlin eigentlich gar nicht möglich. Und haben uns total viel Zeit hier gegeben, um auch alles Besondere zu sehen und auch vor allem das erstmal zu entdecken. Ich glaube, das finde ich so mit am schönsten, dass sobald man 3-4 Orte hat, man weiß, dass man immer ähnliche oder sogar dieselben Menschen trifft. Also es ist super vernetzt, die Stadt, in meiner Wahrnehmung. Und das ist das, was ich auch so genieße, dass man wirklich, ich war nur ein Jahr hier, jetzt komme ich regelmäßig wieder, aber man hat irgendwie so eine Grundvernetzung nach einem Jahr schaffen können, die relativ stabil ist. Und das weiß ich, dass es in Berlin nicht möglich wäre, weil es einfach einerseits viel diversere Stadt ist, aber dadurch auch viel verstreuter, viel weniger greifbar. Anonymer, ne? Viel anonymer. Und das genieße ich genauso, wenn ich dort bin. Aber wenn ich hier bin, mag ich das irgendwie, die Straßen zu gehen und immer irgendjemanden zu treffen bei jeder Veranstaltung. Und man ist gut beschäftigt auf jeden Fall. Ich sage immer Leuten, es ist irgendwie die perfekte Mischung aus Hamburg und Berlin, weil es hat diesen Hauptstadtcharakter von Berlin. Also alles, was in Ungarn passiert, oder fast alles passiert irgendwie in Budapest. Und gleichzeitig ist es aber ungefähr so groß wie Hamburg und man kommt mit dem Fahrrad überall in 20 Minuten hin oder auch zu Fuß. Und genau, also wenn man in einer Szene irgendwo drin ist, ob das jetzt Musik oder Theater oder Film ist, du kennst da in kürzester Zeit die Leute oder die Orte und man kann da doch gut irgendwo überall einsteigen und mitmachen und ist irgendwie sehr willkommen. Und das ist jetzt sehr einfach nur mein Gefühl, aber in Berlin ist, ich habe das Gefühl, das ist so ein Konkurrenzkampf. Oft. Viel elitärer. Und so ein elitäres Ding. Und in Budapest ist es erstmal so, ah, du bist cool, ich bin auch cool, dann lass uns doch irgendwas machen oder quatschen oder irgendwie sowas. Und es ist nicht so ein Gegeneinander, sondern sehr so ein Miteinander. Also es scheint ja doch auch eine gewisse Budapest-Sucht entstanden zu sein, wenn man sich näher auf diese Stadt einlässt. Sehe ich das falsch? Ich glaube, die Kulisse spielt auch einfach eine sehr große Rolle im Vergleich zu Berlin, wenn man über die Erzsébet-híd läuft und das Parlament sieht und die Burg sieht und es ist beleuchtet und die Donau glänzt blau. Also es ist irgendwie magisch. Und trotzdem bleiben wir nicht hier. Also wir, also ja. Jetzt Lydia, Florian, ich, im Gegensatz zu dir, Mika. Also ja. Wir hätten auch die Möglichkeit gehabt, hier anzufangen zu studieren und sind trotzdem zurück nach Berlin gegangen. Ich weiß jetzt nicht, was du planst. Aber ich weiß nicht, was ich plane, aber aktuell sehe ich mich hier. Mhm. Und ich glaube, also klar, die Kulisse ist auf jeden Fall schön, aber ich glaube, bei mir ist auch schon eher so dieses, dass es hier einfach sehr viele sehr schöne Kreise gibt, in die ich reingekommen bin. Und also so Freundeskreise oder auch, dass Budapest ein bisschen wie ein Sandkasten ist. Das spüre ich auf jeden Fall auch irgendwo, dass es einfach viel leichter geht, hier irgendwie was zu starten. Und ich glaube, da ist auch meine deutsche Sozialisation sehr hilfreich, dass ich auch irgendwo den Mut habe, irgendwie sowas zu starten. Weil ich habe mit vielen Freunden gesprochen. Es hat sich jetzt hier gerade so ein Kollektiv gegründet. Die meinten, es ist super, dass es das gibt und freuen sich, da drin zu sein, also ungarische Freunde. Aber sie wären nie auf die Idee gekommen, sowas zu starten. Also sie haben das schon eher als so eine westeuropäische Sache gesehen, dass ich jetzt so eine Sache starte. Also es ist total schön. Als letzte Frage, wir reden jetzt hier Deutsch, aber ihr pflegt auch alle euer Ungarisch hier. Und was bedeutet euch diese Sprache? Und vielleicht auch im Hintergrund die Literaturkultur, die dahinter steht. Und ist das bedeutsam oder ist das nur ein Mittel, um hier irgendwo klarzukommen? Also sozusagen ein Alltagswerkzeug. Also ich würde sagen, es ist extrem bedeutsam für mich auf jeden Fall. Also wir haben hier ungarische Lyrik übersetzt ins Deutsche. Das war ein bisschen unsere Beschäftigung für das Jahr. Und da habe ich die Sprache nochmal ganz anders kennengelernt. Also eine Sprache, die so eine Bedeutungsdichte hat, irgendwie grammatikalisch ganz anders aufgebaut ist. Ich habe vorher schon also Ungarisch gesprochen, aber natürlich eine Sprache, mit der man aufwächst, betrachtet man es denn dann nie aus der Perspektive, wie wenn man halt zum Beispiel Übersetzungsarbeit macht und sich dann so eng damit auseinandersetzt. Das hat schon irgendwie nochmal was bestärkt. Und das ist schon nochmal etwas, was ich sehr entdeckt habe für mich. Und das geht ja total einher mit auch der Kultur, die dahinter steht. Also es ist auf jeden Fall ein großes, also ein wichtiges Werkzeug, um hier anzukommen, ein sehr wichtiges. Ja. Ohne das ist es nicht so leicht, in solche Kreise reinzukommen. Deswegen war es schon auch das für mich. Aber ich habe auch gemerkt, dass seitdem ich hier bin, bin ich auch noch besser geworden und nicht flüssiger und benutze meine Umgangssprache, die ich vorher nicht kannte, weil ich nur das alte Ungarisch meiner Mutter kannte. Aber ich habe schon jetzt auch so angefangen, ich lese nur noch auf Ungarisch und irgendwie versuche so Klassiker irgendwie zu lesen, wie Sors Talanság oder Utasis Holdvilág. Aber ich bin, glaube ich, nicht so ein sprachenfokussierter Mensch. Deswegen ist es für mich schon auch irgendwo einfach eine Sprache, die ich gerne, sehr gerne spreche und ich mag. Aber ich bin nicht so lyrisch veranlagt, glaube ich. Ich habe gemerkt, dass die ungarische Musik mich so fasziniert hat dieses Jahr, weil ich so viele neue KünstlerInnen gehört habe, die ich davor noch gar nicht kannte, wie zum Beispiel Chet Tomasz, in den wir schockverliebt waren. Wie das und seine Texte und seine Lieder haben mit mir Dinge gemacht, die kein deutscher Song und kein deutscher Künstler oder Künstlerin mit mir hätten machen können. Und dadurch habe ich auch gemerkt, wie besonders diese Sprache ist und wie schön sie ist und wie gut man sich mit der ausdrücken kann, was im Deutschen manchmal gar nicht möglich ist. Und eines meiner Lieblingswörter ist zum Beispiel Testwehr, Körperblut, Geschwister, ist so... Ich habe davor noch nie drüber nachgedacht, bis ich hier saß und so viel Zeit hatte, in meinem Lieblingscafé saß und Testwehr. Und da merkt man erstmal so richtig, wie anders das ist und wie besonders das auch irgendwie ist. In beiden Städten irgendwie zu Hause. Aber ich habe natürlich einen anderen Status hier und da. Die Schauspielerin Dorka Grilusch ist in Ungarn wie auch in Deutschland erfolgreich. Sie lebt in Berlin und Budapest. Nach Jahren auf Theaterbühnen arbeitete die heute 53-Jährige mehr und mehr für Film und Fernsehen. Auch der Gesang spielt eine feste Rolle in ihrem facettenreichen Leben. Sie ist eine engagierte und willensstarke Frau und genießt größte Sympathien in beiden Kulturen und liebt es, zwischen zwei Welten zu leben und zu spielen. Ich genieße das total, dass ich mich in Budapest auskenne und ich kenne jeden Stein und jeder kennt meine Familie und ich treffe alle 10 Minuten jemanden, den ich kenne. Und in Berlin bin ich eher so unbekannt. Und das finde ich auch schön. Das ist eine andere Position in der Gesellschaft. Weißt du, du bist da, du bist irgendjemand, die von irgendwoher gekommen ist. Ich habe auch so ein bisschen dunkle Hautfarbe. Ja. Und dann versucht man immer so rauszufinden, woher ich komme. Ja. Woher kommst du? Bist du Türkin? Bist du Kurdin? Was bist du? Also ich habe ein bisschen diese Außensteherin-Status in der Gesellschaft. Ich bin Schauspielerin und als Schauspielerin ist es schon eine sehr interessante Erfahrung, was das heißt, wenn du in einer Gesellschaft so verwurzelt bist wie ich hier, dass man meinen Vater kennt, mein Vater ist berühmt in Ungarn und jeder kennt mich. Oder wenn du so eine Außensteherin bist, wie ich in Berlin bin, wo man mich manchmal so komisch anguckt, weil ich ein bisschen so komisch bin, ne? Oder, ja, also ich bin nicht komisch, aber ich gehöre nicht eindeutig dahin oder man... weiß nicht so ganz genau, woher ich komme. Und das sieht man sofort und man fragt es auch. Also das ist schon was anderes. Ich glaube, bei der Pride haben wir auch gezeigt, dass also die Regierung ist nicht Ungarn. Also es gibt schon viele Menschen, die anders denken. Und die Stadt ist auch nicht so gefährlich, wie das so ganz oft dargestellt wird. Oder die Menschen sind nicht so böse. Oder natürlich, es stimmt nicht. Dass diese Krisenstimmung in Deutschland jetzt ein bisschen so ist, wie es in Ungarn vor 15 Jahren war, ungefähr. Also ich höre Gespräche, die wir vor 15 Jahren in Ungarn hatten. Und ich hatte nie gedacht, dass ich dieselbe Gespräche auch eines Tages in Deutschland hören werde. Natürlich, Kunst ist nicht so frei in Ungarn wie in Deutschland. Aber genau deswegen muss man auch hier bleiben und etwas dagegen unternehmen. Weil wenn alle so Exilkünstler werden und irgendwo in Paris oder keine Ahnung wo kleine Projekte machen und hier bleibt niemand, dann haben wir aufgegeben, weißt du? Dann haben sie gewonnen. Und es ist wichtig, dass ich meine Meinung sage und dass wir zum Beispiel diese Theatergruppe, wo ich arbeite, die Loop-Theatergruppe, sind sehr politisch. Und das ist schon wichtig, dass die da freie Menschen sind, die einfach die eigene Meinung noch frei sagen, weil es gibt in Ungarn keine Diktatur. Man kann noch sagen, was man denkt und es ist wahnsinnig wichtig, dass wir da bleiben, damit es keine Diktatur wird, dass wir bleiben und unsere Meinung sagen. In wenigen Tagen sind die Wahlen in Ungarn. Nicht alle, die in Opposition stehen zu dem jetzigen politischen System, haben diese stabile, kämpferische Kraft wie die Schauspielerin Doka Grilos. Enttäuschung und Resignation haben viele Menschen in eine tiefe Apathie getrieben. Dennoch sehen viele Ungarn in den anstehenden Wahlen eine Chance, das Land zu einer würdigen Rolle in der Europäischen Union zu führen. Die warnenden Worte des verstorbenen Schriftstellers Peter Esterházy haben leider in den letzten Jahren an Aktualität mehr und mehr gewonnen. Zitat: Wir müssen nicht mit Brüssel beginnen, sondern mit uns selbst, innerhalb des Landes. Wir müssen zum Beispiel darauf bestehen, dass die Regierung die Staatsbürger respektiert. Respekt voreinander, den gilt es in den nächsten Jahren neu zu entwickeln. In einer Nation, in der sich zwei Lager in gegenseitiger Ablehnung und Verachtung und oft auch in Hass gespalten haben, scheint eine Wiederannäherung mehr als schwierig. Jedoch haben wir in dieser langen Nacht einige Stimmen gehört, die Hoffnung machen. Insbesondere ist die Jugend des Landes in ihrer Mehrheit der Streitigkeiten der älteren Generation müde und lebt längst schon in anderen Welten. Sie wartet auf eine Chance echter Veränderung. Auch viele Jugendliche, die ins Ausland abgewandert sind, kämen gerne zurück, um beim Aufbau einer neuen und gerechteren Gesellschaft dabei zu sein. Für viele wird der Ausgang dieser Wahlen richtungsweisend sein. Kultur in Opposition. Eine lange Nacht über das andere Ungarn. Von Wilhelm Droste und Terry Albrecht. Es sprachen Jean-Paul Beck, Anja Jatzeschan und die Autoren. Ton und Technik Gunther Rose und Oliver Dannert. Regie Terry Albrecht. Redaktion Hans-Dieter Heimendahl. Nächste Woche würdige ich die lange Nacht den Autor und Filmemacher Alexander Kluge, der vor wenigen Tagen im Alter von 94 Jahren gestorben ist. Kluge war ein außergewöhnlicher, feinnerviger Chronist, der die Ereignisse und Entwicklungen in Deutschland auf eine besondere Weise protokolliert hat. Seien Sie gespannt. Sie können alle langen Nächte der letzten Monate in der DLF-App nachhören.